Kapitel 15. Es schien ihm alles nach einem Plan festgelegt, der auf keine Weise durchkreuzt werden konnte. Ehe wir uns trennten, versicherte mir Göring, dass er alles ihm Mögliche tun würde, um eine Ausbreitung des Krieges zu verhindern, und dass er nach wie vor bereit sei, sich dafür einzusetzen, seine Fortsetzung zu unterbinden. Im Hinblick auf meine Erlebnisse in den letzten Tagen, vernahm ich natürlich diese Erklärung mit großer Skepsis. Ich hoffe aber, dass er die Folgen von Englands unwiderruflicher Stellungnahme verstehen würde. Nach Beendigung des Gesprächs kehrte ich zur englischen Botschaft zurück, wo man mir indessen nichts Neues mitzuteilen hatte. Dalerus S122 FF, Stern im Foreigistan Office wurde ein Protokoll von Sir Cadogan aufgenommen über den Telefonanruf des Herrn Dalerus. Herr Dalerus läutete mich um 12:20 Uhr an, um zu sagen, dass er vermutete, ich hätte die Nachricht gehört, dass der Kampf begonnen hätte. Er schien zu unterstellen, dass er von den Polen ausgegangen sei, die die Brücke bei Dirschau sprengten. Er sagte, dass er Feldmarschall Göring und Herrn Hitler vor einer Viertelstunde gesehen hätte. Hitler hätte ihm seine Besorgnis betont, nicht einen Weltkrieg zu veranlassen und erklärt, er sei nicht erpicht auf einen Eroberungskrieg. Er drückt den Wunsch aus, die Angelegenheiten mit Großbritannien zu erörtern. Ich fragte, was es wäre, was Hitler zu erörtern wünsche. Herr Dalerus sagte, dass er denke, dass der Führer sich zu vergewissern wünsche, ob irgendeine Möglichkeit vorhanden wäre, dass SMR als Mittelehrin zwischen Deutschland und Polen handelte. Ich sagte, dass ich bei den gegenwärtigen Umständen keinerlei Basis dafür sähe und dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass irgendetwas mit Nutzen erörtert werden könnte. Herr Dalerus wiederholte hartnäckig seinen Vorschlag, dass er heute mit Sir Ogilvy Forbes nach London herüberfliege. Ich sagte, ich könnte nicht einsehen, welcher Zweck damit erreicht werden würde. Herr Dalerus sagte, dass dies ein Versuch in letzter Minute wäre, eine Katastrophe abzuwenden, und er vertraute ernsthaft darauf, dass wir keine günstige Gelegenheit verpassten. Ich sagte, dass wir hier alle die Anstrengungen schätzten, die Herr Dalerus selbst gemacht hätte, dass aber die Angelegenheit uns aus den Händen genommen wäre heute Morgen durch des Führers Aktion, und ich könnte nicht einsehen, dass irgendetwas in dem, was er sagte, irgendwelche Aussicht biete auf ein effektives Resultat. Es wäre nicht unsere Schuld, dass die Möglichkeiten zu einer Diskussion zu einem Ende gekommen seien. 513. 1. September 1939 Herr Dalerus bat mich, den Vorgang vorzutragen. Ich sagte, dass das, was ich ihm gesagt hätte, meine persönliche Meinung wäre, und ich würde gewiss die Angelegenheit unterbreiten, gab ihm aber keinen Grund, anzunehmen, dass er irgendeine andere Antwort erhalten würde. Herr Dalerus sagte, dass er Midi wieder um 13:15 anrufen würde, DBFP 7 Nummer 651, der italienische Vermittlungsversuch 1. September 1939 zunächst Chanels Tagebucheintrag, der Duce ist ruhig. Er hat jetzt den Entschluss gefasst, nicht in den Kampf einzugreifen, und die Erregung, die sein Gemüt während der letzten Wochen bewegte, hat aufgehört. Er telefoniert persönlich mit Attolico, um sich ein Telegramm von Hitler senden zu lassen, worin ihn dieser von den Bündnisverpflichtungen befreit. Er will in den Augen des deutschen Volkes und auch in denen des italienischen Volkes nicht als treubrüchig gelten. Die Italiener zeigen freilich nicht viel Bedenken, ihr deutschen Hass hat sie blind gemacht. Hitler sendet die Botschaft durch Mackensen. Ich empfange mehrmals François Bonset und Sir Percy Lorraine. Es steht jetzt fest, dass Frankreich und England nichts gegen uns unternehmen werden. Ich wiederhole François Bonset, was ich Percy Lorraine über unsere Haltung sagte, und diese Fühlungnahme ist nützlich, um Zweifel zu zerstreuen. Die Franzosen drängen noch darauf, der Duce möge die Initiative für die Konferenz ergreifen, von der wir gestern sprachen. Die Engländer sind skeptischer. Am skeptischsten sind wir Italiener, da wir wissen, wie die Dinge stehen, und den verbohrten Kampfwillen der Deutschen kennen. Stern, Adab 7S 402, Adolf Hitler schreibt an Mussolini, Duce. Ich danke Ihnen auf das Herzlichste für Ihre diplomatische und politische Unterstützung, die Sie Deutschland und seinem guten Recht in der letzten Zeit zuteilwerden ließen. Ich bin der Überzeugung, die uns gestellte Aufgabe mit den militärischen Kräften Deutschlands lösen zu können. Ich glaube deshalb, der militärischen Unterstützung Italiens unter diesen Umständen nicht zu bedürfen. Ich danke Ihnen, Duce, auch für alles, was Sie in Zukunft für die gemeinsame Sache des Faschismus und Nationalsozialismus tun werden. Stern 10:20 Außenminister Barnett kündigt Botschafter François Bonset an, dass er ihm noch vor 12 Uhr die französische Antwort übermitteln werde. 514 1. September 1939 10:30 der französische Ministerrat tritt zusammen. Festbleiben, diese Empfehlung Colundres, des Botschafterratgebers beherrscht noch alle Gedanken und bestimmt alles Verhalten. Wir werden uns also für Polen schlagen, sage ich zu meinem Nachbarn Paul Rinaudi, falls Mussolini es nicht gelingt, eine Konferenz zustande zu bringen. Der Sphinxhafte lächelt. Er allein lächelt, das es treibt der Minister Anatole de Moncy in sein Tagebuch. Moncy, S152, Außenminister Barnett berichtet über den Ministerrat, dann setzte ich den Ministerrat von meinen Gesprächen mit Corbyn in Kenntnis. In diesem Augenblick brachte man mir eine Mitteilung des britischen Botschafters in Rom, Sir Percy Lorraine. Er hatte soeben Graf Charneux gesehen, der ihm erklärt hatte, was auch komme, Italien wird gegen Großbritannien und auch gegen Frankreich nicht die Waffen ergreifen. Diese Nachricht rief unter den Regierungsmitgliedern großes Aufsehen hervor. 11:50 Uhr durch dringliche Nachrichten abberufen, verließ ich das Erlass-E-Beendigung des Ministerrates. Ich verlangte sofort Rom. Um 11:50 Uhr diktierte ich selbst Franco Isponset die Not, durch die die französische Regierung den Vorschlag einer Konferenz annahm. Unser Botschafter suchte dann den italienischen Minister auf, der ihm für eine Antwort dankte, zu der er sich beglückwünschte. Er fügte hinzu, dass er nichts sagen könne, ob der italienische Vorschlag noch an Hitler gesandt werden könne. Vor, Barnett, S290, Stern in einer Notiz des Foreigistern Office zum italienischen Konferenzvorschlag heißt es, DBFP 7 Nummer 749, am gleichen Morgen brachte der erste Sekretär der französischen Botschaft, London, die Antwort, die die französische Regierung zum italienischen Konferenzvorschlag absenden wollte, obgleich dies nun nur noch akademische Bedeutung hat. Sie baten um eine Antwort innerhalb einer halben Stunde Stern 13:10 Botschafter V. Mackensen übergibt Mussolini einen Brief Hitlers. Bei dem Gespräch führte Mussolini aus, vor allem sei ihm höchst wertvoll, dass volle Klarheit darüber bestehe, dass der Führer, so wie die Dinge lägen, hoffe, in Überzeugung zu übernehmende Aufgabe mit eigenen militärischen Kräften lösen zu können. Bekanntgabe unseres beabsichtigten Angebots an Polen habe hier sehr günstig gewirkt und das selbst bei solchen, die bisher an unserer Stellung Kritik geübt. Angebot werde übereinstimmend von allen Kreisen als gerecht empfunden. Es sei tief zu bedauern, dass die Engländer es nicht vermocht hatten, Polen zur Annahme zu bringen. DB Nummer 150, ADAP 7S 407, 515 1. September 1939, dass wir mit Polen in kurzer Frist fertig würden, sei ihm nicht zweifelhaft. Frage sei nur, was England und Frankreich machen würden. Aber auch in dieser Hinsicht sehe er der Entwicklung in voller Ruhe entgegen, da er sich die Möglichkeit unmittelbarer Hilfeleistung an Polen nicht vorstellen könne. Er selbst halte sich militärisch in höchster Vorbereitung defensiven Charakters und habe Gewissheit, schon heute mehr als 30.000 Nullmann zu binden. Im Übrigen werde er mit allen Mitteln insbesondere auch pressemäßig unsere Sache unterstützen, betreibe auch nachdrücklich erbetene Entsendung italienischer Arbeiter. Am Schluss betonte der Duce, er sehe der Entwicklung auch in militärischer Hinsicht mit Ruhe und zuversichtlich entgegen. Stern 14:45 Franco Isponset wird von Charneux gefragt, ob seine Regierung glaube, dass Polen der Einberufung einer Konferenz zustimme. Dann würde Italien mit Polens Hinzuziehung einverstanden sein. Freund, 3S 408, Stern UN 15 Uhr. Außenminister Barnett dagegen schilderte in nachträglicher Sicht seine lebhaften Bemühungen um das Zustandekommen der Konferenz, Barnett, S 290 F. 15 Uhr, Italien nahm die von uns gestellte Bedingung an, das heißt die Anwesenheit Polens bei der Konferenz. Es ersuchte uns, in Warschau vorstellig zu werden, um von der polnischen Regierung eine günstige Antwort auf die Einladung zu erlangen, die ebenfalls an Hitler geleitet werden sollte. Sobald Italien sich mit der Anwesenheit eines polnischen Vertreters auf der geplanten Konferenz uns gegenüber einverstanden erklärte, verlangte ich gleichzeitig Telefonverbindung mit Warschau und Bukarest, für den Fall, dass unsere Drähte nach Warschau abgeschnitten oder unterbrochen sein sollten. 16 Uhr, ich erhielt Verbindung mit Noel in Warschau. Ich bat ihn, Beck von der italienischen auf unser Betreiben erfolgten Einladung zu unterrichten. Die Konferenz werde im Übrigen nur stattfinden, wenn Polen zustimme. 16:05, ich sprach mit der französischen Botschaft in Bukarest. Und da die voraufgegangene Verbindung schlecht war, wiederholte ich unserem Geschäftsträger das Gespräch. Ich bat ihn, eilig nach Warschau zu telefonieren, damit Noel schnell die Antwort Polens auf das italienische Projekt empfange, die ich als wichtig erachtete. In diesem Augenblick dürfe nichts versäumt werden. Diese Mitteilung wurde eine Stunde darauf nach Warschau geleitet, D. Noel Sabeck am späten Nachmittag. 16:35, ich versuchte erneut, doch diesmal erfolglos, mit Warschau in Verbindung zu kommen, um in Erfahrung zu bringen, wann die Antwort Becks erfuhr 516 1. September 1939 gehen werde. 16:50, ich rief Franco Isponset wieder an, um ihm zu sagen, dass ich die italienische Einladung nach Warschau weitergeleitet und ihre Bedeutung hervorgehoben hätte. Botschafter Noel berichtet über seine Demarche, 17 Uhr, ich glaubte, dass er, Beck, über die italienische Initiative im Bilde war. Er versicherte mir, dass er nichts davon wisse, und es war auch sicherlich der Fall, wie ich nachher bei den in Betracht kommenden Persönlichkeiten feststellte. Ich benachrichtigte Beck von dem Vorschlag und der Bedeutung, die meine Regierung ihm beimesse. Ich wies auch auf das Interesse Polens hin, das unter allen Umständen seinen Friedenswillen zeigen wolle und deshalb vielleicht klug handle, den Vorschlag nicht gleich von vornherein abzulehnen. Oberst Beck zeigte mit einer Geste nach dem Himmel, der eben noch mit den mörderischen Flugzeugen bedeckt war. Wir sind mitten im Krieg als Folge eines nicht provozierten Angriffs. Es handelt sich jetzt nicht um eine Konferenz, sondern um die Frage des gemeinsamen Vorgehens der Alliierten, Um dem Angriff zu widerstehen, durch ein Telegramm, das in Warschau am 1. September um 21 Uhr und 31 Minuten abgefertigt wurde, aber nicht vor dem 2. um 2.15 Uhr im Kaidorsö eintraf, übermittelte ich Herrn Barnett Josef Becks Antwort. Dieses Telegramm kreuzte sich mit einem Telegramm des Herrn Barnett, in dem der Minister sich vorsichtig eines Rats an Polen zur Annahme des italienischen Vorschlags enthielt und eine möglichst beschleunigte Übermittlung der polnischen Antwort erbat. 0, S 439 F, Stern. In der bereits erwähnten Notiz des Vorregistern Office wird ausgeführt, dass von Barnett Botschafter Noel befohlen worden sei, sich mit M. Beck über einen schlecht definierten italienischen Vorschlag für eine Fünfmächte-Konferenz auszusprechen. Die Regierung SM wurde von diesem Schritt weder informiert noch konsultiert, DBFP 7 Nummer 749, Stern 18 Uhr. Barnett bestätigte Botschafter Corbyn folgende telefonische Mitteilung: Barnett, S 293, ich erhielt von Franco Isbonset den Hinweis, dass Mussolini den Gedanken der Konferenz, die er uns gestern vorgeschlagen hatte, zu verwirklichen gedenkt. Ich habe mich sofort mit Ihnen in Verbindung gesetzt, um Sie zu fragen, was die britische Regierung hierüber denkt. Sie deuteten mir an, nachdem Sie darüber mit dem Vorregistern Office gesprochen hatten, dass der Staatssekretär des Auswärtigen der Meinung sei, zur jetzigen Stunde scheine ihm dieser Plan kaum mehr lebensfähig. Ich bitte Sie, zu betonen, dass ich diese Meinung nicht teile. Gewiss, wir sind fest 517. 1. September 1939 entschlossen, unsere Verpflichtungen einzuhalten. Ich habe soeben dem Notenentwurf, der mir durch die britische Regierung zugeleitet worden ist und der darauf zielt, einen gemeinsamen Schritt unserer Botschaft in Berlin anzuordnen, um die Not der Reichsregierung zu übergeben, meine volle Zustimmung gegeben. Aber ich glaube, dass gerade unsere feste Entschlossenheit uns bis zum letzten Augenblick gebietet, nichts zur Wiederherstellung des Friedens zu versäumen. Übrigens habe ich telefonisch unseren Warschauer Botschafter beauftragt, er möge mir die Meinung der polnischen Behörden über den Plan einer Konferenz mitteilen. Stern. Der Inhalt dieses Telegrammes widerlegt die Behauptung Hogans, die Formulierung der beabsichtigten britisch-französischen Not habe Barnett maßgebend beeinflusst, um die Forderung, dass die Deutschen sich regelrecht aus Polen zurückzuziehen hätten, zu umgehen. Hogan, 767, 18 Uhr und 25 Minuten. Erst jetzt telegrafiert Barnett an Noel wegen der geplanten Konferenz und bittet um baldigen Bescheid Polens. FGB Nummer 338, Stern 21 Uhr und 31 Minuten. Noel telegrafiert aus Warschau die soeben von Beck erhaltene polnische Antwort. FGB Nummer 343, wir befinden uns infolge eines nicht provozierten Angriffs mitten im Krieg. Es handelt sich nicht mehr um eine Konferenz, sondern um die von den Alliierten gemeinsam durchzuführende Abwehr, um dem Angriff zu widerstehen. Ich habe übrigens von niemand etwas über den italienischen Plan gehört. Noel fügt hinzu, dass keine Vergleichsstimmung mehr vorhanden sei. Stern 23 Uhr vom Minister Paul Rinaudi wird folgende Äußerung übermittelt: Wenn während dieser 12 Stunden Hitler sein Ziel erreicht und den Frieden vorschlägt, so werden wir uns morgen früh in einer heiklen Situation befinden, wenn wir ihm den Krieg erklären wollen. Stern Camberlain, Suarez, S 240, 1.9. Der italienische Botschafter in London, Graf Grandi, schreibt an Ministerpräsident Feiling, S 422, wegen ich wünsche Ihnen zu sagen, wie glücklich ich gerade an diesem Tage bin, der von meinem Land getroffenen Entscheidung, Auslassung auch im 518. 1. September 1939 englischen Buch, alles, um das ich mich während 7 Jahre meiner Mission in England und während dieser letzten wichtigen Wochen in Rom bemüht habe, ist bewahrt worden. Frankreichs großes die Weigepause vom 31.8. bis 1.9.1939. Selbstzufrieden äußert sich Außenminister Barnett, man sieht also, wie hartnäckig wir uns während der Tage vom 31. August bis 1. September um die Annahme der von Italien vorgeschlagenen Konferenz bemühten. Nichts wurde versäumt. Obwohl ich an Kritik gewöhnt bin, kann ich heute nicht ohne Überraschung lesen, dass die französische Regierung sofort den italienischen Vorschlag nach Warschau hätte weitergeben und Polen selbst zu dieser Konferenz einladen sollen, ohne auf Graf Czarnös Zustimmung zu warten. Man vergisst, dass Italien allein die Initiative zu dieser Konferenz ergriffen hatte. Frankreich war also in keiner Weise befugt, an seiner Stelle Einladungen zu erlassen. Barnett, S 291, dieser Einwand ist wohl der abwegigste, den Barnett zu seiner Verteidigung vorbringen konnte. Von ihm war nicht verlangt worden, dass er die Einladungen zur Konferenz verschicken sollte, sondern neben sonstigen wichtigen Gründen, hätte es mindestens die Rücksichtnahme auf den polnischen Verbündeten verlangt, dass er über die italienischen Vermittlungsvorschläge zumindest orientiert wurde. Botschafter Noel schreibt daher zu Recht, man ist erstaunt, dass Herr Barnett, der vom Vorschlag Mussolinis durch eine telefonische Mitteilung Franco Isbonsets am Donnerstag dem 31. August um 12 Uhr und 30 Minuten Kenntnis hatte, bis zum nächsten Tage, den 1. September um 16 Uhr gewartet hat, um zu versuchen, den Vertreter Frankreichs in Warschau und durch ihn die polnische Regierung von einem Vorschlag in Kenntnis zu setzen, an dem Polen, wie man auch über den Vorschlag selbst denken mag, ein großes Interesse hatte. Dies ist umso erstaunlicher, als er mir die Mitteilung erst machte, nachdem Graf Czarnö eine zweite Mitteilung ergehen ließ, und die Feindseligkeiten seit fast 12 Stunden begonnen hatten. Die Schwierigkeit der telegrafischen und telefonischen Verbindungen mit Polen war kein ausreichender Grund dafür, 27 Stunden mit der Übermittlung des italienischen Vorschlages zu warten. Es blieb die Möglichkeit, zwischen Paris und Warschau über Riga oder Bukarest zu verkehren. Herr Barnett hat versucht, sein Zögern mit der Erklärung zu rechtfertigen, dass zunächst nicht die Rede davon war, Polen zu der vorgesehenen Konferenz einzuladen. Es wäre gleichwohl sehr wertvoll gewesen, mich zu benachrichtigen, dass die Frage aufgeworfen war, und mich in die Lage zu versetzen, zusammen mit den polnischen Staatsmännern zu untersuchen, welcher Vorteil aus dem Vorschläge Mussolinis im gemeinsamen Interesse der Alliierten gezogen werden konnte. Wäre 519 2. September 1939 ich am Nachmittag des 31., also vor dem deutschen Angriff, informiert worden, so hätten die polnischen Heerführer, die IDT natürlich die umgehend benachrichtigt hätte, vielleicht, da sie erst am ersten Tage der Mobilisation waren, den Konferenzvorschlag als Mittel zum Zeitgewinnen ins Auge gefasst. Noel, S 442, die Leser werden sich erinnern, dass der britische Botschafter in Paris am 31. August um 15 Uhr an Lord Halifax telegrafierte, dass M.A. Daladier Mussolinis Einladung zu einem zweiten München nicht annehmen, sondern lieber zurücktreten werde. Außerdem hatte man die Gewissheit, dass mit jedem Kilometer, um den die Deutschen in Polen mehr vorrückten, die Kluft zwischen ihnen und den Polen immer tiefer wurde, so dass man also kein Interesse hatte, dieses Wachsen der Kluft durch Friedensvorschläge zu verhindern. Nachdem der italienische Konferenzvorschlag seit über 24 Stunden zwischen Rom, Paris, London und Berlin herumgeirrt war, bevor er an die wichtigste Adresse, nämlich Polen, geleitet wurde, ist unwahrscheinlich, dass die Behauptung Hoggans stimmt. Um 3 Uhr des gleichen Tages konnte der italienische Botschafter, in Paris, Mussolini eine Bitte Daladiers übermitteln, er möge sich auf dem Wege einer diplomatischen Aktion um eine Konferenz bemühen. Den französischen Führern war es offensichtlich ehrlich darum zu tun, einen Krieg zur Unterstützung, Hoggan, S 770, Polens zu vermeiden. Sonnabend den 2. September 1939, in chronologischer Reihenfolge, Außenminister Beck beauftragt die polnischen Botschafter in London und Paris, den dortigen Regierungen Folgendes mitzuteilen: Während des gestrigen Tages haben die Kämpfe auf der ganzen Front außerordentlich ernsten Charakter angenommen. Überall stoßen die deutschen Angriffe auf sehr heftige Gegenwehr von unserer Seite. Was die große Schwierigkeit für unsere Truppen darstellt, ist die Tatsache, dass das Reich seine Luftflotte fast vollständig in den Kampf eingesetzt hat. Diese Luftwaffe bombardiert nicht nur militärische Formationen, sondern auch Fabriken und sogar Dörfer. Unter solchen Umständen wäre die Entscheidung der Verbündeten, welche die Wirkung hätte, einen nennenswerten Teil der deutschen Luftflotte anderweitig zu beschäftigen, für alle von PWB Nummer 137, Interesse. 520. 0 Uhr und 30 Minuten Churchill schrieb in einem Brief an Camberlain: Die Polen sind jetzt seit 30 Stunden einem schweren Angriff ausgesetzt, und ich höre mit großer Besorgnis, dass man in Paris von einer weiteren Not spricht. Itzeli nehme bestimmt an, dass sie in der Lage sein werden, unsere gemeinsame Kriegserklärung spätestens heute Nachmittag beim Zusammentreten des Parlaments bekannt zu geben. Die Bremen wird bald aus der Zone, wo sie gestellt werden kann, heraus sein, wenn die Admiralität nicht Sondermaßnahmen trifft und das Signal noch heute erteilt wird. Das ist eine weniger wichtige Sache, aber sie kann doch auch unangenehm werden. Ich halte mir die hier zu Ihrer Verfügung Stern 1 Uhr und 40 Minuten. Lord Halifax erteilt dem britischen Botschafter Lorraine in Rom den Auftrag, Sie sollten sofort Graf Charnel die Genugtuung von SMR mitteilen über die geheime Mitteilung, die Ihnen gemacht wurde, in Ausdrücken, wie sie Ihnen am besten erscheinen, DBFP 7 Nummer 691, Stern 2 Uhr und 50 Minuten. Botschafter Kenner ARD teilt Lord Halifax mit, Ich höre sehr vertraulich, dass der russische Gesandte der polnischen Regierung vorgeschlagen hat, sie solle sich der UdSSR nähern mit einer Absicht, Vorräte zu erhalten. Was hinter diesem Vorschlag sein mag, kann ich natürlich nicht beurteilen. 9 Uhr und 35 Minuten Sir Eric Phipps telefoniert an Lord Halifax, da das französische Parlament heute Nachmittag zum ersten Male nach einer langen Pause zusammentrifft, dürften die Verhandlungen länger dauern als vorauszusehen. Darüber hinaus muss man sich daran erinnern, dass jede Stunde kostbar ist, die gewonnen werden kann, um die französische Mobilmachung ungehindert durch DBFP 7 Nummer 694 führen zu können. Zweiter. Es ist deshalb wichtig, dass Sir Neville Henderson nicht vor dem französischen Botschafter handeln sollte. Dritter. Ich habe keinen Zweifel über das Endresultat der heutigen Parlamentsdebatte, aber ein Versuch seitens der französischen Regierung, sie ungebührlich zu kürzen, wenn solche lebenswichtigen Fragen auf dem Spiel stehen, würde von der öffentlichen Meinung übel genommen werden und würde nicht in den wahren Interessen Frankreichs und Großbritanniens oder gar Polens liegen. Bei diesem Telegramm sind Anmerkungen zu zwei ungedruckten Telegrammen, deren Wiedergabe besonders im Hinblick auf den Zeitpunkt interessant ist. Zum Telegramm vom 26. August, in diesem Telegramm berichtet Phipps, dass Daladier ihm gesagt hätte, dass, wenn der Krieg unvermeidlich sein sollte, es verfassungsmäßig notwendig sein würde, das Parlament einzuberufen, zu erklären, um den Krieg 521. 2. September 1939 zum Telegramm vom 27. August lautet die Anmerkung Nummer 2, in diesem Telegramm erklärt Phipps, dass es unter dem Gesichtspunkt der französischen Meinung vorzuziehen wäre, dass, wenn SMR Deutschland den Krieg erklärt, sie das entweder gemeinsam mit der französischen Regierung, aber wenn möglich nicht vor der DBFP 7 Nummer 696, französischen Stern 11:55 Lord Halifax telegrafiert dem britischen Botschafter in Paris, zu ihrer eigenen Information, die Verzögerung und die Haltung der französischen Regierung verursachen hier Besorgnisse. Wir werden dankbar sein für alles, was sie tun können, M. Barnett Mut und Entschlossenheit einzuflößen. Falls die französische Regierung durch Berichte über Unzufriedenheit und UN-Entschlossenheit in Deutschland geneigt ist, die Verzögerungstaktik für richtig zu halten, so teilen Sie ihr bitte mit, dass nach unserer Ansicht diese Situation nur durch feste und sofortige Aktion auf unserer Seite uns zum Nutzen gereichen kann. Nur das könnte noch den Tag für uns retten. Diese klare Weisung mag dem Leser verständlich machen, warum die britische Regierung in den letzten Wochen immer großen Wert darauf legte, auch nach außen hin eine konsequent feste Haltung zu zeigen. DBFP 7 Nummer 69, Stern 11:55 Botschafter Kolundra nimmt in einem längeren telefonischen Bericht zu der von Deutschland in Presse und Rundfunk verbreiteten Behauptung Stellung, dass Polen die durch Hitler vorgeschlagene friedliche Lösung zurückgewiesen und so den Konflikt heraufbeschworen habe. Er bedient sich dabei absurder Lügen, um die Kriegsschuld auf Deutschland schieben zu können. Er schreibt zunächst, dass Deutschland zur Widerlegung der polnischen Behauptung, Polen habe keine Kenntnis von den Vorschlägen gehabt, zwei Gesichtspunkte ins Feld führe. Erster. In der Nacht vom 30. zum 31. August habe Herr V. Ribbentrop dem englischen Botschafter nicht nur den Wortlaut der Vorschläge vorgelesen, sondern diese auch eingehend erläutert. Zweiter. Am Donnerstagabend, den 31. August, habe der polnische Rundfunk erklärt, die Vorschläge bildeten keine Diskussionsbasis. Dies sei der beste Beweis, dass die Warschauer Regierung die Vorschläge zu einer Regelung gekannt habe. Zu Punkt 1. Die Behauptungen wurden bereits berichtigt. Herr V. Ribbentrop las die deutschen Vorschläge so rasch vor, dass Sir Neville Henderson sich kein genaues Bild machen konnte. Zu Punkt 2. Deutscherseits liegt offensichtlich ein Manöver vor, um bewusst eine Verwechslung zwischen dem von Herrn V. Ribbentrop am 30. um Mitternacht 522. 2. September 1939 vorgelesenen Plan und der von der Reides Regierung am 29. August an die britische Regierung geredeteten Not hervorzurufen. In dieser letzteren, in schroffem Ton abgefassten Not, stellte die deutsche Regierung drakonische Bedingungen. Es war darin, insbesondere die Rede, von den nach Vertragsabschluss Polen restlich verbliebenen Gebieten Stern. Die Erklärung des polnischen Rundfunks vom Abend des 31., die Deutz-DIN-Vorschläge seien völlig unannehmbar, kann sich nur auf die an die britische Regierung gerichtete deutsche Not vom 29. und nicht auf den deutschen Plan mit den 16 Punkten beziehen. Nicht nur die Warschauer Regierung über diese deutschen Vorschläge nicht unterrichtet, sondern die französische und die englische Regierung erhielten den Wortlaut des deutschen Plans erst, nachdem der deutsche Rundfunk bereits angekündigt hatte, dass Polen die Vorschläge des Reichs abgewiesen habe und dass die Verhandlungen abgebrochen seien. Tatsächlich haben die deutschen Sender am 31. August um 21 Uhr den Abbruch der Verhandlungen gemeldet und den Wortlaut des Planes mitgeteilt, ergibt sich, dass weder Warschau noch London noch Paris irgendwann in der Lage gewesen wären, die Vorschläge zu prüfen, die ihnen durch die deutsche Regierung erst mitgeteilt wurden, nachdem diese sie bereits als hinfällig bezeichnet hatte, FGB Nummer 348. Zu Punkt 1. ist zu bemerken, dass Kolundres Behauptungen völlig unzutreffend sind, weil nicht nur die englische, sondern auch die polnische Regierung am Vormittag des 31. August den genauen Wortlaut der deutschen Vorschläge kannten. Zu Punkt 2. A. Es ist direkt absurd, wenn Kolundre behauptet, die polnische Kritik in der Rundfunksendung vom 31. August 2023 Uhr habe sich nicht gegen die 16-Punkte-Vorschläge, sondern gegen die Bedingungen der in schroffem Ton abgefassten Not vom 29. August gerichtet. Wer den Text der polnischen Rundfunksendung genau durchliest, sieht ohne weiteres, dass diese sich ausschließlich mit den 16-Punkte-Vorschlägen befasst. B. Die Not vom 29.8. war nur an die englische Regierung nicht im schroffen Ton gerichtet und enthielt auch keine drakonischen Bedingungen. Herr Kolundre schwindelt dann noch weiter, man kann übrigens nicht oft genug auf die Tatsache hinweisen, dass der polnische Botschafter in Berlin am 31.8. um eine Audienz bei Herrn V. Ribbentrop nachsuchte, um ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass Polen die Eröffnung von Verhandlungen annehme. Daraus Herr Lipski wurde erst um 19:45 vom Außenminister empfangen, und dieser beschränkte sich darauf, seine Mitteilung entgegenzunehmen, ohne ihn von dem deutschen Plan in Kenntnis zu setzen, ja ohne denselben überhaupt wähnen zu er, FGB Nummer 348, 523, 2. September 1939. Dazu ist zu bemerken, dass Botschafter Lipski bei dem Empfang, der übrigens schon um 18:30 stattfand, nicht erklärte, dass Polen die Eröffnung von Verhandlungen annehme, oder dass er deutsche Vorschläge annehmen wolle Stern. Es ist natürlich kein Zufall, dass die polnische Regierung am gleichen Tage ins gleiche Horn bläst, indem sie in einem Kommuniqué behauptet, die polnische Regierung vernahm die deutschen Bedingungen erst durch die Verlautbarung der Reichsregierung. Wie man weiß, strebten diese Bedingungen keineswegs eine Verbesserung der polnisch-deutschen Bedingungen an, sondern stellten nichts als ein Ultimatum und ein offensichtliches Attentat auf die Lebensinteressen und das Gebiet der Republik dar. Keine Regierung könnte derartige Bedingungen annehmen. Es ist klar, dass beim Fehlen jeglicher deutschen Antwort auf unseren, durch die polnische Botschaft in Berlin am Donnerstag überreichten Vorschlag, jede Besprechung zwischen Polen und Deutschland über diesen Punkt unmöglich gemacht war. Die von Polen ausgestreckte Hand griff ins Leere, PWB Nummer 136, Stern 12:20 der deutsche Geschäftsträger meldet im Funktelegramm aus Paris, 2. Die seit einigen Tagen unter Zensur stehende Presse stellt Kriegsbeginn einheitlich als deutschen Angriff und die am 29.08. erklärte deutsche Bereitschaft zu direkten Verhandlungen mit Polen, sowie von Deutschland ausgearbeitetes Angebot als Scheinmanöver dar. Ich geltend mache dagegen unseren Standpunkt auch bezüglich des Charakters unserer Gegenaktion gegen polnischen Übergriff soweit noch irgend möglich. Entsprechend englischer Haltung wird Verantwortung für den Angriff einseitig und völlig übereinstimmend Deutschland und offenbar auf ein Motto, Ordre dem Führer persönlich zugeschoben. Einstellung Deutschland gegenüber wird dadurch von Stunde zu Stunde gehässiger und es mehren sich Beleidigungen Führers, die angesichts der gegebenen und von Regierung nicht ausgenutzten Verhinderungsmöglichkeiten besondere Bedeutung erhalten. In diesem Zusammenhang fällt freundliche Haltung gegenüber Italien auf. Adab 7 Nummer 538, 13:13 Botschafter Ken ARD erwähnt Lord Halifax ein Telegramm des Militärattaches, wonach das Oberkommando der polnischen Luftwaffe dringend nachfragt, wann und wo die von der polnischen Regierung gekauften Flugzeuge eintreffen würden. Er hoffe ernstlich, dass alles Mögliche getan werde, um die Absendung des Kriegsmaterials zu beschleunigen. Dies würde sowohl vom moralischen als auch vom militärischen Gesichtspunkt aus eine ausgezeichnete Wirkung haben. DBFP 7 Nummer 705, 524 2. September 1939 13:30 Botschafter Phipps telefoniert Lord Halifax, dass die französische Regierung zugestimmt habe, dass am Nachmittag nach der Sitzung in der Kammer durch die beiden Botschafter gleichlautende Noten an den deutschen Außenminister überreicht werden sollten. Die französische Regierung dringe sehr darauf, dass die Zeitgrenze von der Überreichung der Not an 48 Stunden sein sollte. Der Generalstab möchte das, um die Evakuierung der großen Städte zu ermöglichen und die allgemeine Mobilmachung ungehindert durchführen zu können. DBFP 7 Nummer 708, Stern 14:30 Der französische Botschafter Corbyn war am Vormittag von Lord Halifax empfangen worden und telefonierte darüber an Außenminister Barnett, die britische Regierung beschäftige sich stark mit der Haltung, welche die deutsche Regierung aufgrund der gestern in Berlin überreichten Mitteilungen einnehmen wird. Sie frage sich, ob Hitler, um seine Zugriffe auf polnisches Gebiet zu erweitern, nicht vorsätzlich seine Antwort hinausschieben wird. Wenn er erst einmal die von ihm als notwendig betrachteten Stellungen besetzt hat, wird er sich an die anderen Mächte wenden und erklären, er wolle den Krieg mit Polen nicht weiterführen. Nachdem er Danzig und den Korridor zurückgeholt und den deutschen Minderheiten geholfen habe, sei er bereit, auf der Grundlage der am 31.08. gestellten Bedingungen einen großzügigen Frieden zu schließen. Lord Halifax halte es für unmöglich, den gegenwärtigen Zustand weiterhin zu verlängern. Deshalb habe er schon gestern Abend angeregt, die Reichsregierung unverzüglich wissen zu lassen, dass sich beide Regierungen gezwungen sehen, sich als im Kriegszustand mit Deutschland befindlich zu betrachten, falls ihnen nicht innerhalb weniger Stunden eine Antwort zuteil werde. Er habe sogar eine Mitteilung befürwortet, in der die Botschafter erklären sollten, Frankreich und England betrachteten sich von jetzt ab schon als mit Deutschland im Kriegszustand befindlich. Man muss jedoch den Fall ins Auge fassen, dass Herr Hitler, um Zeit zu gewinnen, eine Erklärung der bereits oben erwähnten Art abgeben würde. Die britische Regierung ist der Ansicht, dass wir in einem solchen Falle antworten müssten, dass Verhandlungen so lange nicht aufgenommen werden könnten, bis das polnische Gebiet von den deutschen Truppen geräumt worden sei, FGB Nummer 354, Stern 14:30 Kraft Channel telefoniert in Anwesenheit des britischen und französischen Botschafters mit Außenminister Halifax und unterbreitet ihm den Konferenzvorschlag. DB Nummer 151, 525 2. September 1939 15:00 Ministerpräsident Daladier gab in der Kammer eine offizielle Erklärung der französischen Regierung zur politischen Lage und Frankreichs Haltung ab, die im gleichen Wortlaut auch im Senat verlesen wurde. Mit der Abstimmung über diese Erklärung erfolgte auch die Abstimmung über die in Höhe von 90 Milliarden geforderten Kriegskredite, mit deren Bewilligung die Regierung ermächtigt wurde, Feindseligkeiten gegen Deutschland einzuleiten. Die Annahme erfolgte einstimmig. Niemand erhob Einwände, DB Nummer 152, Stern 15:00 Botschafter Ken ARD telegrafierte an Lord Halifax, dass Beck ihm und seinem französischen Kollegen mitgeteilt habe, dass sich die polnische Armee dem deutschen Angriff kräftig widersetze, sich aber durch die deutsche Überlegenheit in der Luft stark behindert sehe. Er hoffe daher, dass er ihn sobald wie möglich vom Eintritt ihrer Länder in den Krieg unterrichte und dass es deren Luftwaffe möglich sein werde, einen beträchtlichen Teil der Deutschen Luftwaffe abzulenken. BBB Nummer 115, Stern, 16:00 Sir Cadogan hält in einem Protokoll eine telefonische Unterhaltung zwischen Lord Halifax und Herrn Barnett fest. 16:15 Botschafter Corbyn an Außenminister Barnett. Die Presse meldet heute Morgen, dass sämtliche Minister Herrn Chamberlain ihr Portefeuille zur Verfügung stellten, um ihm zu ermöglichen, sofort eine DB-Nummer 153, FGB-Nummer 357, Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Es kann nicht der mindeste Zweifel darüber herrschen, dass die Haltung der politischen Kreise der Stimmung des gesamten Landes entspricht. Das britische Volk ist, wie vielleicht noch niemals im Laufe der Geschichte, einig in dem Willen, sich jedem deutschen Vorherrschaftsversuch zu widersetzen und die wesentlichen Grundsätze der internationalen Ethik zu verteidigen. Es weiß, dass es sich damit einer Prüfung unterzieht, die zweifellos lange Dauer sein wird und die schwerste Opfer fordern wird, aber es ist entschlossen, bis zum Schluss das zu tun, was es als eine Pflicht und gleichzeitig als eine hohe Aufgabe, nicht nur gegenüber seinem eigenen Lande, sondern gegenüber allen zivilisierten Nationen ansieht. 17:00 Stern Sir Cadogan berichtet über eine weitere telefonische Unterhaltung mit Außenminister Barnett. DB Nummer 154, 526, 2. September 1939, 17:30 Botschafter Phipps telefonierte an Lord Halifax. Ich war heute Nachmittag in der Kammer und hörte die Erklärungen des KAM und von mehr Präsidenten, des Staatspräsidenten verlesen von Daladier M.A. Daladier Selbststraße 2. Diese Erklärungen waren sehr fest und die Stelle, die Hitlers Erklärung brandmarkte, wurde von allen Abgeordneten applaudiert. Die Stelle, wo Daladier erklärte, dass, wenn selbst jetzt noch die Vernunft die Oberhand gewönne, Frankreich bereit sein würde, für den Frieden zu arbeiten, wurde auch laut und allgemein applaudiert. 4. Der polnische Botschafter, der neben mir saß, war von dieser Stelle ziemlich beunruhigt und ebenso über das, was er als intensive deutsche Propaganda hier beschrieb, um zu zeigen, dass der Krieg von Deutschland nicht intensiv geführt würde. Er missbilligte auch ausdrücklich, dass noch keine Zeitgrenze festgesetzt worden wäre. 5. Ich erklärte dem Botschafter gegenüber, dass M.A. Daladier natürlich verpflichtet wäre, seinem Volke zu zeigen, dass alle Bemühungen um den Frieden erschöpft worden wären, und es wäre besser, einige Stunden später ein absolut einiges Land zu haben, als ein auch nur teilweise geteiltes Land ein paar Stunden früher. 6. Unterdessen hatte die Kammer einstimmig 24 Milliarden Francs für bereits gemachte militärische Ausgaben gebilligt und 45 Milliarden für weitere Kredite. Die Sache ist nun auch an den Senat gegangen und wird diesen sehr schnell passieren. DBFP 7 Nummer 271, Stern 18:00 Sir Cadogan hält in einem Protokoll ein Ferngespräch zwischen Lord Halifax und Botschafter Phipps in Paris fest. Der Außenminister erklärte, dass die Haltung der französischen Regierung SMR in eine sehr unangenehme Lage brächte. Heute Abend müsse eine Erklärung im Parlament abgegeben werden, aber bis jetzt bestünde kein Übereinkommen über gewisse kritische Punkte. 1. Ob der Rückzug der deutschen Truppen vom polnischen Gebiet für die französische Regierung eine wesentliche Vorbedingung einer Konferenz wäre, wie sie es für SMR darstelle, 2. Welches sollte die Zeitgrenze sein, die in das endgültige Ultimatum eingesetzt werden soll? Sir Phipps sagte, dass die französische Regierung nicht in der Lage wäre, einer kürzeren Grenze als 48 Stunden zuzustimmen, und auf eine Frage des Außenministers erklärte er, dass diese Periode vom Augenblick der Übergabe des Ultimatums anzählen würde. 527. 2. September 1939 Der Außenminister erklärte, dass eine Periode von 48 Stunden ganz unmöglich wäre. Die Marinedienststellen beschwerten sich, dass bei einer so langen Verzögerung die Deutschen alle möglichen Vorkehrungen treffen könnten, ohne Störung von uns. Wäre es nicht möglich, M.A. Daladier in diesem Punkt zu überreden, so stimmen, dass das Ultimatum heute Mitternacht ablaufen sollte. Sir Eric Phipps sagte, dass die Meinung der französischen Regierung die wäre, dass das ganz unmöglich sei angesichts der Tatsache, dass die Evakuierung der Frauen und Kinder noch im vollen Gange wäre. Er fügte hinzu, dass nach Barnett die polnische Regierung gesagt hätte, dass sie mit einer Zeitgrenze von 24 Stunden zufrieden sein würde. DBFP 7727, Stern 18:00 Das Unterhaus tritt zusammen. Es herrscht Unruhe in den Reihen der Abgeordneten. Ein Abgeordneter der Arbeiterpartei fragte Lord Halifax, haben Sie noch Hoffnung? Dieser soll geantwortet haben, wenn Sie die Hoffnung auf Krieg meinen, dann wird Ihre Hoffnung auf Krieg morgen erfüllt sein, worauf der Abgeordnete erleichtert meinte, Gott sei Dank. BBB Nummer 116, Camberlain sagte, bis jetzt haben wir noch keine Antwort auf die warnende Botschaft von gestern Abend erhalten. Es ist möglich, dass die Verzögerung durch die Prüfung eines inzwischen von der italienischen Regierung gemachten Vorschlags zustande kam, wonach die Feindseligkeiten eingestellt und darauf unverzüglich eine Konferenz zwischen Großbritannien, Frankreich, Polen, Deutschland und Italien abgehalten werden sollte. Stern, Cooper, S333F. Folgende Stimmungsberichte über Camberlains Erklärung dürften den Leser interessieren. Duff Cooper, die Darlegung des Premierministers im Unterhaus machte dem ganzen Hause den Eindruck, dass Großbritannien selbst in dieser späten Stunde im Begriff war, die Kapitulation von München zu wiederholen. Die Erregung war erstaunlich. Anthony saß zwischen Marie und mir. Viele der vor uns Sitzenden drängten ihn, zu reden. Die Entrüstung blieb keineswegs auf unsere Gruppe beschränkt. Der auf meiner anderen Seite sitzende alte Václav Milne regte sich so auf wie alle anderen. Er ist ein sehr treuer Anhänger der Regierung. Ich dachte, es sei viel besser, wenn er rede, als einer von uns, und forderte ihn dazu auf. Er tat es und zwar mit großem Nachdruck. Ich holte Diana in Chapel Street ab, und wir gingen ins Savoy Grill. Später kamen Juan, Wallis, der vor kurzem Verkehrsminister geworden war, Oliver, Stanley. 528, 2. September 1939. Juan hinterließ bei Harald Belfour eine Nachricht für mich, ich solle ruhig Blut bewahren. Die Ankündigung habe das ganze Kabinett überrumpelt, und sie hätten darauf bestanden, heute Nacht eine weitere Kabinettssitzung zu halten. Stern 18 Uhr und 38 Minuten. Lord Halifax telefoniert mit dem Grafen Charnel und gibt ihm den britischen Standpunkt zum Konferenzvorschlag bekannt. Die britischen Historiker Gilbert und Gott behaupten in der gescheiterte Frieden, S261F, Lord Halifax habe in diesem Telefongespräch seine Absicht bekannt, einer Konferenz den Vorzug zu geben. Ferner habe Halifax Charnel versprochen, dass nichts mehr über die Bedingung der Truppenzurücknahme gesagt werden sollte, auch von einer Befristung sollte noch abgesehen werden. Von diesen beiden Behauptungen ist im Protokoll, DB Nummer 156, nichts zu finden. DB Nummer 155, Stern 19 Uhr und 0 Minuten. Dr. Fritz Hesse, seinerzeit Pressebeirat der Deutschen Botschaft in London, erzählt in seinem Buche Das Spiel um Deutschland, S209FF, dass er um 19 Uhr von Reichsaußenminister V. Ribbentrop persönlich angerufen worden sei mit dem Auftrag, sofort zu Sir Horace Wilson zu gehen und diesem zu erklären, der Führer ist bereit, aus Polen wieder herauszugehen und auch für den bereits angerichteten Schaden einzutreten, unter der Voraussetzung, dass wir Danzig und die Straße durch den Korridor erhalten, wenn England im deutsch-polnischen Konflikt die Vermittlung übernimmt. Sie sind vom Führer ermächtigt, diesen Vorschlag dem englischen Kabinett zu unterbreiten und sofort Verhandlungen hierüber aufzunehmen. Nach Beratung mit dem Geschäftsträger Kott habe er sich um diese Unterredung bemüht und auch einen Termin erhalten, den er in seinem Buche irrtümlich auf die Zeit, lange nach 11 Uhr nachts legt. 19 Uhr und 10 Minuten telefoniert Botschafter Phipps aus Paris, dass M.A. Daladier der Erklärung Chamberlains im Unterhaus zustimme, obwohl M.A. Barnett Schwierigkeiten gemacht habe. DBFP 7 Nummer 730, Stern 19 Uhr und 30 Minuten. Nach Corbins telefonischem Bericht gab der polnische Botschafter am Nachmittag dem englischen Ministerrat bekannt, dass die deutsche Offensive heute Morgen an der gesamten Front mit Macht wieder eingesetzt hätte und dass seit dem frühen Nachmittag Luftbombardierungen von unerhörter Heftigkeit auf eine große Zahl 529, 2. September 1939 von Städten im Gange sei. Der Botschafter habe an Herrn Chamberlain einen neuen dringenden Appell im Hinblick auf das sofortige Inkrafttreten der britischen Garantie gerichtet. FGB Nummer 361, Stern 21 Uhr und 50 Minuten. Premierminister Chamberlain führte am Abend ein Telefongespräch mit Herrn Daladier, das Sir Cadogan in einem Protokoll festgehalten hat. DB Nummer 156, Stern 22 Uhr und 0 Minuten. Dr. Hesse wurde von Sir Horace Wilson empfangen und trug ihm seinen Auftrag vor, von dem dieser sehr beeindruckt gewesen sei. Er habe ihn gefragt, ob er denn nicht wisse, wie außerordentlich sich die Lage verändert habe. Churchill sei bereits in das Kabinett eingetreten und er wisse ja, was das bedeute, denn er habe ihm ja schon früher gesagt, dass ein Eintritt Churchills nur dann in Frage käme, wenn der Krieg sicher sei. Roosevelt habe sich in einem Telegramm bereit erklärt, Chamberlain durch dick und dünn zu unterstützen. Russland würde auch nicht auf deutscher Seite kämpfen. Wie er sich denn vorstelle, dass Chamberlain in dieser Lage noch zurück könne. Hesse habe darauf erwidert, dass Chamberlain trotzdem den Vorschlag nicht ablehnen könne, wenn es sein Ideal geblieben wäre, den Krieg zu vermeiden. Dieser Vorschlag sei die einzige Chance, den Krieg zu vermeiden, und ein Zeichen, dass Hitler eingesehen habe, dass er einen Fehler begangen habe. Sir Horace habe dann gefragt, ob Hitler bereit sei, sich öffentlich zu entschuldigen. Wenn Hitler dies in einer Rede tue, nur dann sehe er eine Chance. Es habe sich dann eine Diskussion über die Unmöglichkeit dieser Forderung entwickelt, die sich in eine Erörterung der Schuldfrage ausweitete. Gerade als Wilson auf seinen Vorhalt, dass die Erhaltung des Weltfriedens nicht an der Frage einer Entschuldigung Hitlers scheitern dürfe, zugesagt habe, die Angelegenheit dem englischen Kabinett zu unterbreiten, habe ein Diener einen Zettel gebracht, den Wilson gelesen und verbrannt habe. Dann habe er gesagt, ich will Ihnen die volle Wahrheit sagen. Ich kann Ihren Vorschlag dem Kabinett nicht mehr unterbreiten, da er keine Chance hat, angenommen zu werden. Es sind seit dem Einmarschbefehl einige Dinge geschehen, die es mir und jedem Engländer unmöglich machen, auf Hitlers Vorschlag einzugehen. Wir sind vor 48 Stunden an das französische Kabinett herangetreten und haben durch Vermittlung unseres Botschafters in Paris das Kabinett Daladier aufgefordert, gemäß ihrer Allianzverträge an unserer Seite gegen Deutschland zu marschieren. Der französische General, Hesse, S214, Stabschef hat sich außerstande erklärt, die Verantwortung für eine Kriegserklärung 530, 2. September 1939 an Deutschland zu übernehmen, solange Frankreich der Gefahr eines Zweifrontenkrieges gegenüberstehe. Nur wenn Italien neutral bleibe, werde Frankreich sich in der Lage sehen, an der Seite Englands zu marschieren. Wir haben daraufhin sofort unseren Botschafter zu Canö und Mussolini geschickt. Canö hat ihm erklärt, dass Italien angesichts der Tatsache, dass es nicht konsultiert worden sei, bevor Hitler den Krieg erklärt habe, im kommenden Konflikt neutral bleiben und sich an dem Krieg gegen Polen nicht beteiligen werde. Mit diesem Bericht haben wir unseren Botschafter noch einmal zu Daladier geschickt und ihm in ultimativer Form erklärt, dass wir nunmehr, nachdem die Gefahr eines Zweifrontenkrieges für Frankreich beseitigt sei, erwarten, dass Frankreich innerhalb 24 Stunden an unserer Seite in den Krieg eintreten werde. Daladier hat geantwortet, dass Frankreich mit seiner Kriegserklärung in kürzester Frist folgen werde, und wenn das französische Kabinett noch Sperenzchen machen sollte, so können sie sicher sein, dass wir Mittel in der Hand haben, um es diesmal zu zwingen, zu seinem Wort zu stehen. Sie werden verstehen, dass damit endgültige neue Tatsachen geschehen sind. Heute ist England die erste Macht. Es wird freiwillig auf diese Stellung nicht verzichten und wir werden darum kämpfen, wenn wir dazu gezwungen werden und jemand anders uns diese Stellung streitig macht. England hat sich von jeher gegen die größte Macht auf dem Kontinent gestellt, denn England kann die Hegemonie einer anderen Macht auf dem Kontinent nicht zulassen, ohne zugrunde zu gehen und die Grundlage zu beseitigen, auf der sein Weltreich und sein Prestige beruht. Wir haben 22 Jahre gegen Napoleon gekämpft. Wir werden 100 Jahre gegen Hitler und gegen Deutschland kämpfen, wenn es erforderlich sein sollte, auf den Appell Hessas an Sir Wilson, bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung denn auch die ungeheuren Opfer, die dieser Krieg kosten wird. Aus Wilsons eigenem Bericht ergibt sich zunächst die überraschende Tatsache, dass Hesse, durch deutsches Telegramm Nummer 375, beauftragt war, Wilson zu fragen, ob die Regierung seiner Majestät mir, Wilson, eine Reise nach Berlin in geheimer Mission übertragen würde, um mit ihm, Ribbentrop, und Hitler Rücksprache zu nehmen. Hesse habe geantwortet, dass er, Ribbentrop, beabsichtige, mit ihm von Mann zu Mann die politische Gesamtlage durchzugehen, einschließlich Polen. Er habe dann Hesse gesagt, dass er es begrüßen würde, wenn er Ribbentrop davon in Kenntnis setze, dass die britische Regierung unter keinen Umständen bereit sein würde, mit der deutschen Regierung irgendwelche Verhandlungen zu führen, solange die deutschen Streitkräfte nicht zurückgezogen und der Status quo wiederhergestellt wäre. Sonst enthält Wilsons Bericht kein einziges Wort von Hessers langen Ausführungen, die ich noch erheblich gekürzt habe. Wenn das auch im englischen Interesse verständlich wäre, so ist es jedoch völlig unverständlich, dass Hessers eigener Bericht, den er noch in der Nacht darüber nach Berlin schickte, so äußerst dürftig ist, obwohl kein Wort von dem hätte fehlen dürfen, was Sir Wilson gesprochen haben soll. 531 2. September 1939 Hesse und Kurt telegrafierten, sah Wilson heute Abend 10 Uhr. Wilson nahm Vorschlag liebenswürdig aber ablehnend auf. Solange deutsche Aggression in Polen fortdauere, sei es für britische Regierung nicht möglich, zu einer Konferenz zu gehen. Infolgedessen auch Besprechungen irgendwelcher Art für ihn, Wilson, solange unmöglich. Es müsse erst völlige Wiederherstellung des Status quo durch Zurückziehung deutscher Truppen von polnischem Boden erfolgen. Hiernach würde britische Regierung bereit sein, alles vergessen sein zu lassen und sofort Verhandlungen auf Grundlage des Standes der Besprechungen vor Beginn deutscher Aggression zu beginnen. Henderson würde ohne Mussolinis Intervention heute Abend in Berlin britische Kriegserklärung übergeben haben, die Kabinett heute Morgen ausgearbeitet habe. Chamberlain habe mit heutiger Erklärung im Unterhaus über Grund für Verzögerung britischer Aktion heftigsten Unwillen im Unterhaus und Kabinett erregt, welch letzteres geschlossen heute Abend mit Rücktritt gedroht habe, falls Chamberlain nicht morgen endgültig kurzbefristete Erklärung an Deutschland gebe. Chamberlain habe soeben mit Daladier telefoniert, um dessen endgültige Zusage zu erhalten. Anschließende Kabinettssitzung werde sodann noch heute Nacht morgige definitive Unterhauserklärung, 12 Uhr, beschließen. Angesichts dieser Tatsachen schiene es ihm unmöglich, auf Anregung einzugehen. Sollte ich weitere Mitteilung haben, stände er mir jedoch jederzeit zur Verfügung. Ich hatte den Eindruck, dass Daladier stark bremsend wirke, während hier öffentliche Meinung durch deutsche Siege in Polen in immer gesteigertere Erregung wegen Aktionslosigkeit britischer Regierung gerate. Danach ist auch unwahrscheinlich, dass Hessers Auftrag so lautete, wie er ihn schilderte. Es ist daher sehr bedauerlich, dass nach einer Anmerkung der Herausgeber der deutschen Dokumente das deutsche Telegramm Nummer 375 mit dem Auftrag für Hesse nicht aufgefunden wurde. Stern der polnische Botschafter Rakczynski erzählt, spät am Abend kam der Duncan Sandys in die Botschaft, um mich zu sehen. Er erzählte mir, dass er, Churchill und seine Freunde nicht nachgeben würden und dass sie nicht nur auf die moralische Unterstützung der Labour Party zählen könnten, sondern auch einen großen Teil der Konservativen. Alle wären entschlossen, nicht zu kapitulieren, und wenn Chamberlain wieder schwach werden sollte, würde er, Rakczynski, es 29. gestürzt 22 Uhr und 30 Minuten Herr Duff Cooper erzählt, gegen 10 Uhr und 30 Minuten ging ich auf Winstons Bitte in seine Wohnung. Er fand, er sei, Cooper, es 333 F, schlecht behandelt worden, da er am Abend zuvor eingewilligt hatte, ins Kriegskabinett einzutreten, den ganzen Tag aber kein Wort vom Premierminister gehört hatte. Er hätte an diesem Abend gern im Haus gesprochen, da er sich aber bereits fast als Mitglied der Regierung fühlte, hätte er es unterlassen. 532. 2. September 1939 in seiner Wohnung waren Anthony, Bob Bootsby, Brendan Brecon und Duncan Sandys. Wir alle befanden uns in einem Zustand bestürzter Wut. Bob war überzeugt, dass Cumberland die konservative Partei für immer verloren habe und es in Winstons Macht liege, morgen ins Unterhaus zu gehen, ihn zu stürzen und seinen Platz einzunehmen. Heftig vertrat er die Meinung, Winston dürfe unter keinen Umständen jetzt einwilligen, unter Cumberland zu dienen. Wenn Winston ihn andererseits jetzt stütze, könne er ihn retten. War es besser, das Land in einem solchen Augenblick zu spalten oder Cumberland zu unterstützen? Dies schien jetzt die Entscheidung, die Winston zu fällen hatte. Draußen tobte ein schreckliches Gewitter, während wir bis spät in die Nacht hineinsprachen und diskutierten. Schließlich erhielten wir eine Mitteilung, die besagte, dass am Mittag des nächsten Tages, sobald das Unterhaus zusammentrete, verkündet würde, dass das Land sich vom Nachmittag an im Kriegszustand befinden werde. Stern, Churchill, I, 2, S 9 F. 23 Uhr und 45 Minuten nachdem seine Gäste gegangen waren, schrieb Winston Churchill den zweiten Brief an Cumberland, ich habe nichts mehr von Ihnen gehört seit unserer Besprechung am Freitag, in der ich erfuhr, dass ich als Ihr Mitarbeiter in Dienst treten sollte und Sie mir sagten, dass dies sogleich bekannt gegeben würde. Ich weiß wirklich nicht, was sie die im Laufe dieses erregten Tages zugetragen hat, Dirty hat es für mich den Anschein, als ob ganz andere Ideen die Oberhand gewonnen hätten als diejenigen, die sie mir gegenüber zum Ausdruck brachten, als sie sagten, die Würfel seien gefallen. Im Unterhaus hatte man heute Nacht das Gefühl, dass der Geist der nationalen Einigkeit durch das anscheinende Nachlassen unserer Entschlossenheit Schaden genommen hat. Ich unterschätze die Schwierigkeiten nicht, die sie mit den Franzosen haben, aber ich erwarte zuversichtlich, dass wir jetzt unseren Entschluss unabhängig fassen und derart unseren französischen Freunden ein Beispiel bieten, sofern dies nötig sein sollte. Zu diesem Zweck bedürfen wir der stärksten und umfassendsten Koalition, die überhaupt gebildet werden kann. Ich bitte daher, keine Mitteilung über die Zusammensetzung des Kriegskabinetts zu veröffentlichen, bevor wir nicht eine weitere Besprechung abgehalten haben. Wie ich Ihnen gestern Morgen schrieb, halte ich mich völlig zu Ihrer Verfügung, mit dem rückhaltslosen Wunsch, Ihnen in Ihrer Aufgabe behilflich zu sein. Stern 24 Uhr und 0 Minuten Außenminister Barnett teilt Botschafter Colundre mit, dass er ihm morgen Vormittag den Wortlaut einer Demarsche angeben würde, die er um 12 Uhr in der Wilhelmstraße unternehmen müsse. FGB Nummer 364, 533 2. September 1939 Lord Ismay, seinerzeit Sekretär des Imperialen Verteidigungsrates bekennt, wir waren völlig im Unklaren, was Neval Cumberland tun würde. Ich kann mich entsinnen, wie ich in der Nacht, bevor wir endlich den Krieg erklärten, auf die Knie sank und betete, O Gott, bitte lass uns morgen in den Krieg gehen Stern. Ich wusste, dass wenn wir am nächsten Tag nicht in den Krieg gingen es das Ende von England wäre, so wie ich es kannte, anlässlich eines Dinners für Eisenhower im Winfield House in London am 1.8.1959 LT. New York Herald Tribune 2.9.1959. Stern bei einem Interview in Rumänien befragt, ob er nicht gewusst habe, dass die Polen den Deutschen nicht standhalten könnten, antwortete Marschall RYDZ Miglai, er habe schon am zweiten Tage gesehen, dass der Krieg verloren sei. Alle Verbindungen seien abgebrochen gewesen. Jede Armeegruppe habe für sich selbst gekämpft. An diesem zweiten Tage sei er fest entschlossen gewesen, Frieden zu machen. Die Engländer hätten ihm jedoch erklärt, das dürfe er auf keinen Fall tun. Sie würden den Polen zu Lande, zu Wasser und der Luft wirksam zu Hilfe kommen. Die polnische Regierung habe von englischen Stellen sogar die Nachricht erhalten, dass die Engländer bereits auf Westerplatte mitkämpften. Backreis, 1939, S 304, Stern vom 29.08.1939, Ministerpräsident Cumberland antwortete auf den Brief der Jewish Agency, nach Jewish Chronicle vom 8.09.1939, ich möchte dem Inhalt Ihres Briefes vom 29. August und dem Geist, der ihn veranlasste, meine warme Wertschätzung ausdrücken. Es ist wahr, dass hinsichtlich der Politik in Palästina zwischen der Mandatsmacht und der Jewish Agency Meinungsverschiedenheiten bestehen, aber ich nehme gern die in Ihrem Brief enthaltene Zusicherung an. Ich beobachte mit Freude, dass in dieser Zeit größter dringender Not, wo jene Dinge, die uns teuer sind, auf dem Spiel stehen, Britannien sich auf die aufrichtige Mitwirkung der Jewish Agency verlassen kann. Sie werden in diesem Stadium nicht von mir erwarten, dass ich mehr sage, als dass Ihre edelgesinnten Versicherungen uns willkommen sind und im Gedächtnis behalten werden. Am Samstag, fuhr ich um die Aktion Dalerus am 2. September 1939 8 Uhr zu Goerings Sonderzug hinaus in der schwachen Hoffnung, ihn für die von mir verfochtene Auffassung zugänglicher zu finden. Zu meiner Verwunderung war dies auch der Fall, sofort nachdem wir in seinem per 534 2. September 1939 sündlichen Salonwagen Platz genommen hatten, teilte er mir mit, dass Gerüchte von einer durch Mussolini eingeleiteten Vermittlung umliefen. Mussolini versuche eifrigst, dem Krieg Einhalt zu gebieten und insbesondere seine Ausbreitung zu verhindern. Er wolle ein neues München zustande bringen. Nach den Informationen solle Frankreich sich zu einer Verständigung bereit erklärt haben. Göring berichtete weiter, dass die Not, die von der englischen Regierung der Deutschen am Freitagnachmittag zugeleitet worden war, nicht beantwortet werden solle, ehe Klarheit bestehe, ob es möglich sei, einen Waffenstillstand zustande zu bringen. Bereits um 10 Uhr fuhr ich nach Berlin zurück und teilte Forbes mit, was ich gehört hatte. Er sagte, dass er noch keine Auskünfte über eine Aktion Mussolinis erhalten habe, und verhielt sich abwartend. Im Hinblick darauf, dass man in der Botschaft bestimmt wusste, die englische Regierung sei nur dann zu Verhandlungen bereit, wenn die Feindseligkeiten aufhörten und die deutschen Truppen sich in ihre Ausgangsstellung zurückzögen, ist es wohl verständlich, dass Forbes den Aussichten einer Vermittlung gegenüber skeptisch eingestellt war. Wenn ich ihn recht verstand, waren auch von London keinerlei Mitteilungen eingegangen, die darauf hindeuteten, Mussolini habe dort einen Vorschlag gemacht. Um 11:30 Uhr traf ich wiederum mit Göring zusammen. Er teilte mir mit, dass Mussolini sowohl mit der französischen wie der englischen Regierung in Verbindung getreten sei und auch Hitler davon unterrichtet habe, er wünsche in der Krise zu vermitteln. Ich hielt diese präzise Angabe für so wichtig, dass ich zur englischen Botschaft zurückkehrte und Forbes mitteilte, ich hätte von Göring in bestimmter Form erfahren, dass Mussolini eine Vermittlungsaktion eingeleitet habe. Forbes erklärte, nichts davon gehört zu haben, und äußerte seine Beunruhigung darüber, dass Deutschland bisher Samstag, den 2. September, 13 Uhr die englische Not nicht beantwortet habe, die am Nachmittag des vorhergehenden Tages übergeben worden war. Göring ließ mitteilen, dass er sofort mit mir zu sprechen wünsche. Göring gab seiner festen Überzeugung Ausdruck, dass es Mussolini glücken werde, zu vermitteln, gleichzeitig aber betonte er mit Schärfe, dass die deutsche Regierung bereit sei, den Krieg mit Polen, wenn es sich als erforderlich erweisen sollte, fortzusetzen und, falls Polen von den Westmächten gestützt würde, den Kampf mit diesen aufzunehmen. 11 Uhr abends begab ich mich wieder zur englischen Botschaft, um mit Forbes zu sprechen. Wir erörterten, ob überhaupt eine Möglichkeit bestehe, die Forderungen durchzusetzen, die von englischer Seite mit Recht erhoben wurden und welche Schritte man ergreifen könne, um die Deutschen zu deren Anerkennung zu veranlassen. Forbes war an diesem Abend ebenso ruhig und klar wie immer, wenn ich in diesen schicksalsschweren Tagen Gelegenheit hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er erklärte in seiner ehrlichen und zurückhaltenden Art, er sei überzeugt, die Politik der englischen Regierung richte sich gegen das System Hitler selbst, und die jetzt aktuellen Fragen Danzig und der Korridor seien von untergeordneter 535 2. September 1939 Bedeutung. Es handle sich für die englische Regierung darum, den Personen, die Deutschland regierten, ein für allemal klar zu machen, dass sie ihre Methoden radikal ändern müssten. Die Ereignisse der vergangenen Jahre hätten nicht nur das Vertrauen zu der deutschen Regierung in seinen Grundlagen erschüttert, sondern auch bewiesen, dass diese unehrlich handle. Diese Ereignisse seien in frischer Erinnerung, und die jetzigen Vorkommnisse offenkundig eine Folge von Hitlers Auffassung, dass er seine rücksichtslose Politik so weit treiben könne, wie es ihm passe. Dalirus, S130F. Der italienische Vermittlungsversuch am 2. September 1939 zunächst der Tagebucheintrag Chanels, auf französisches Drängen machen wir in Berlin einen Hinweis auf die Möglichkeiten einer Konferenz. Es ist lediglich eine Andeutung zum Zwecke der Benachrichtigung. Entgegen meiner Voraussicht weist Hitler den Vorschlag nicht von vornherein ab. Ich benachrichtige den Duce und bitte die englische und französische Botschaft zu mir. Persönlich telefoniere ich an Lord Halifax und Barnett. Auf französischer Seite finde ich sehr viel guten Willen, ebenso auf englischer, aber mit viel mehr Festigkeit. Eine Vorbedingung wird gestellt, die Räumung des von den Deutschen besetzten polnischen Gebiets. Diese Bedingung wird nach dem Ministerrat von Lord Halifax bestätigt. Ich habe den Eindruck, dass nichts mehr zu machen ist. Es ist nicht meine Aufgabe, Hitler einen solchen Rat zu geben, er würde den Vorschlag mit Entschlossenheit, vielleicht mit Verachtung zurückweisen. Das sage ich Halifax, den beiden Botschaftern und dem Duce, und schließlich telefoniere ich nach Berlin, dass wir die Unterhandlungen aufgeben, falls nicht von den Deutschen eine entgegengesetzte Nachricht eintrifft. Der letzte Hoffnungsschein ist erloschen. Daladier spricht in entschlossenem Ton in der französischen Kammer, seine englischen Kollegen tun in London das gleiche. Stern 8:00 die Havas-Agentur meldet, die französische Regierung ist gestern ebenso wie mehrere andere Regierungen mit einem italienischen Vorschlag zur Regelung der europäischen Schwierigkeiten befasst worden. Nach Beratung über diesen Vorschlag hat die französische Regierung eine positive Antwort gegeben. Nach einer deutschen Meldung wurde vorstehende Meldung unter englischem Druck durch folgende ersetzt. Die Havas-Agentur zieht ihre Meldung über die günstige französische Antwort auf die italienische Initatavi zurück. FGB Nummer 347, Backreis, 1939, S245, 536, 2. September 1939, Kort, Wahn, S216, auch Kort bestätigt diese Zurückziehung. 10:00 Mussolini lässt Hitler durch Botschafter Attolico eine Erklärung über die Möglichkeiten einer Konferenz überreichen. Zur Information lässt Italien wissen, natürlich jede Entscheidung dem Führer überlassend, dass es noch die Möglichkeit hätte, von Frankreich, England und Polen eine Konferenz auf folgenden Grundlagen annehmen zu lassen: 1. Waffenstillstand, der die Armeen lässt, wo sie jetzt sind. 2. Einberufung der Konferenz in 2 bis 3 Tagen. 3. Lösung des polnisch-deutschen Streits, welche, wie die Sachen heute liegen, sicher günstig für Deutschland sein würde. Adab 7S425, für den Gedanken, der ursprünglich vom Duce ausgegangen ist, setzt sich heute besonders Frankreich ein. Danzig ist bereits deutsch und Deutschland hat schon Pfänder in seiner Hand, die ihm den größten Teil seiner Forderungen sichern. Außerdem hat Deutschland schon seine moralische Genugtuung gehabt. Wenn es den Vorschlag einer Konferenz annehmen würde, würde es alle seine Ziele erreichen und gleichzeitig einen Krieg vermeiden, der schon heute als allgemein und von außerordentlich langer Dauer aussieht. Der Duce möchte nicht darauf bestehen, aber es liegt ihm ganz besonders daran, dass obenstehendes sofort zur Kenntnis Herrn von Ribbentrops und des Führers gebracht wird. Stern ihm, 12:20 Reichsaußenminister V. Ribbentrop empfing Botschafter Attolico und erklärte, Adab 7S427, er habe mit Hitler die Angelegenheit besprochen und dabei hätte sich folgende Frage ergeben: Gestern Abend hätten die Botschafter Englands und Frankreichs je eine gleichlautende Erklärung ultimativen Charakters überreicht, die mit dem Vorschlag des Duce nicht in Einklang zu bringen wäre. Als die Botschaft des Duce eintraf, sei man auf deutscher Seite im Begriff gewesen, auf die beiden überreichten Erklärungen eine negative Antwort zu geben. Diese negative Antwort sei allerdings bisher noch nicht erfolgt. Der Ramm wiederholte, dass zunächst einmal die Frage geklärt werden müsse, ob es sich bei der französischen und englischen Erklärung um ein Ultimatum gehandelt habe oder nicht. Die Erklärungen hätten auf jeden Fall ultimativen Charakter gehabt, und ihre wirkliche Bedeutung müsste zunächst einmal klargestellt werden. Botschafter Attolico erwiderte, dass die englische und französische Erklärung jetzt nicht mehr in Betracht kämen. Graf Czarnöl hätte erst heute früh um 8.30 Uhr telefoniert, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Erklärungen schon durch den 537. 2. September 1939 Rundfunk, und zwar auch in Italien, veröffentlicht gewesen wären. Daraus ergebe sich, dass die beiden Erklärungen als überholt zu betrachten seien. Graf Czarnöl erklärte im Übrigen, dass vor allen Dingen Frankreich den Vorschlag des Duce sehr befürworte. Der Ramm erwiderte, dass zur Prüfung und zum Entwurf von genaueren Vorschlägen einige Zeit notwendig sein würde und dass daher eine endgültige Antwort erst nach 1 bis 2 Tagen, also bis spätestens Sonntagabend, in Aussicht gestellt werden könnte. Botschafter Attolico erwiderte, dass man sich ruhig Zeit nehmen könne und dass der neue Vorschlag des Duce alles andere überhole. Der Ramm bat den italienischen Botschafter, in Rom festzustellen, wie die Lage wäre, und stimmte der Anregung Attolicos zu, diese Feststellung, um Zeit zu gewinnen, durch eine Anfrage bei den Botschaftern Frankreichs und Englands in Berlin zu treffen. Kurt hat diesen Ausdruck um Zeit zu gewinnen benutzt, um ihn fälschlich so auszulegen, als ob Hitler Zeit gewinnen wolle, seine Antwort hinauszuzögern, dabei erweist der Text die gegenteilige Absicht. Kurt, Wahn, S216, Stern 12:50 in einer nochmaligen Unterredung teilte Attolico dem Reichsaußenminister mit, Botschafter Henderson habe ihm soeben gesagt, die Erklärung, die er gestern überreicht hätte, sei kein Ultimatum. Hätte ihn der Reichsaußenminister danach gefragt, so hätte er ihm das sofort erklärt. Adab 7S428, Stern 14:15 Graf Czarnöl berief Franco Isbonset und Sir Percy Lorraine zu sich, er teilte uns mit, der Duce bliebe bei seinem Angebot eines Zusammentreffens der 4 Mächte in Sanremo, und zwar auf der Grundlage eines sofortigen Waffenstillstandes, der die Gegner auf ihren augenblicklichen Positionen festhielte. Er bat uns, dieses Angebot unseren Regierungen zu übermitteln. Ich riet ihm, nicht eine Minute zu verlieren und sich sofort telefonisch mit Barnett in Paris und Lord Halifax in London in Verbindung zu setzen. Czarnöl tat es sogleich und in unserer Gegenwart. Der französische Minister antwortete ihm zusagend und ohne jedes Zögern, unter dem Vorbehalt der Billigung durch seine Regierung. Lord Halifax aber war eisig. Auch er sagte zu, seiner Regierung darüber Bericht zu erstatten, aber die erste Bedingung einer eventuellen Annahme sei zweifellos die Zurücknahme der deutschen Truppen bis an die Grenze, die sie überschritten hatten. Czarnöl wandte ein, eine solche Forderung könne von Mussolini nicht übermittelt werden, denn es sei klar, dass die Deutschen sie ablehnten. Franco Isbonset, politische Reden und Aufsätze, S82F, 538, 2. September 1939, 14:30 über das Telefongespräch Czarnöls mit Lord Halifax gibt ein Protokoll von Herrn Harvey Aufschluss. Barnett erwiderte wegen des Charakters der beiden Noten, DB Nummer 151, Barnett, S295, die gestern Abend in der Wilhelmstraße übergebene Note hat keinen ultimativen Charakter, da noch keine Abstimmung in der französischen Kammer erfolgt ist. Was den Kriegseintritt Frankreichs betrifft, so bin ich persönlich bereit, ihn bis zum 3. September mittags zu verschieben. Doch muss ich zuerst die britische Regierung und den Ministerpräsidenten um ihre Ansicht befragen. Ich werde sie wieder anrufen und ihnen den endgültigen Beschluss der französischen Regierung mitteilen. Stern 15:00 Die französische Kammer und der Senat traten zusammen, um die Erklärung der Regierung entgegenzunehmen und über sie, sowie über die geforderten Kriegskredite abzustimmen. DB Nummer 152, Stern 16 Uhr und 0 Minuten. Lord Halifax unterhält sich mit Außenminister Barnett telefonisch über den italienischen Vermittlungsvorschlag. Lord Halifax teilt Außenminister Barnett mit, Barnett, S298 USDB Nummer 154, etwa 17 Uhr und 0 Minuten. Das britische Kabinett hat einstimmig beschlossen. Es ist der Meinung, dass es den Konferenzplan Mussolinis nur unter einer vorhergehenden Bedingung annehmen kann. Die deutschen Truppen müssen unverzüglich aus dem polnischen Hoheitsgebiet zu Rüde gezogen werden. Die britische Regierung hat andererseits beschlossen, Hitler bis heute um Mitternacht Zeit zu lassen, seine Truppen aus Polen zurückzunehmen. Verstreicht diese Frist, dann wird Großbritannien die Feind, DB Nummer 153, Seligkeiten eröffnen. 18 Uhr und 38 Minuten. Lord Halifax teilt dem Grafen Charnel in einem Telefongespräch mit, dass die britische Regierung vor Erörterung des Konferenzvorschlages nicht nur die Zurückziehung der deutschen Truppen, sondern auch die Rückkehr von Danzig zum Status quo verlange. DB Nummer 155, Stern 19 Uhr und 20 Minuten. Botschafter Franco Isponset berichtete an Außenminister Barnett, um 19 Uhr und 20 Minuten teilt mir Graf Charnel mit, dass Lord Halifax die italienische 539 2. September 1939 Anregung unter der Bedingung annehme, dass die deutschen Truppen sich auf die Reichsgrenze zurückzügen. Graf Charnel erklärte mir, er erachte es als unmöglich, eine derartige Forderung an Deutschland zu stellen. Dies entsprach ebenfalls Herrn Mussolinis Auffassung. In seiner Rede im Abgeordnetenhaus gab Herr Daladier zu verstehen, dass die französische Regierung dieselbe Haltung wie die britische Regierung einnehme. Daraus erschien sich zu ergeben, dass die italienische Anregung nicht weiter verfolgt werden konnte. Graf Charnel teilte mir mit, er habe infolgedessen an Herrn Attolico telegrafiert, dass unter diesen Umständen Herr Mussolini glaube, seine Anregung nicht weiter verfolgen zu sollen. FGB Nummer 363, Stern. Lord Halifax ließ durch den britischen Botschafter in Paris die französische Regierung drängen, dass der endgültige Schritt in Berlin nicht über Mitternacht hinausgezögert werden dürfe. Der französische Ministerrat beriet über dieses Verlangen, man war sich ebenso spontan einig wie im vorausgehenden Ministerrat. Die Debatte drehte sich nur um einen Punkt, sollte das Ultimatum nach dem britischen Vorschlag um Mitternacht übergeben werden oder mittags, wie ich es im Lauf des Tages für gut befunden hatte, um dem Frieden diese kleine Chance zu lassen. Daladier sprach sich für letztere Lösung aus, die vom Ministerrat bestätigt wurde, wobei dieser den Wunsch aussprach, die britische Regierung möchte sich unserem Verfahren anschließen. Barnett, S299, 21 Uhr und 0 Minuten. Als die Sitzung um 20.30 Uhr beendet war, telefonierte ich nach meiner Rückkehr in den Quai d'Orsay mit Charnel. Ich bestätigte ihm, dass die Not vom 1. September keinen ultimativen Charakter trage, und unterrichtete ihn davon, dass wir bis zum nächsten Mittag mit der Eröffnung der Feindseligkeiten warten wollten. Doch nach Abstimmung mit der britischen Regierung wären wir der Auffassung, dass die Konferenz nicht unter dem Zeichen der Gewalt beginnen könne und dass zur Verwirklichung der Idee die deutschen Armeen zuvor die polnischen Gebiete räumen sollten. Charnel antwortete mir, dass er gegen 18 Uhr von Lord Halifax die Mitteilung empfangen habe, dass die britische Regierung diese Vorbedingung stelle. Doch sei er sicher, dass Hitler sie nicht annehmen werde. Diese Ausführungen Barnitz werden durch die Wiedergabe seines Telefongespräches im FGB S445 bestätigt, worin es heißt, die französische Regierung ist mit der britischen Regierung der Ansicht, dass die Konferenz nicht unter der Herrschaft der Gewalt eröffnet werden darf, und dass es, damit das Ziel erreicht werden könne, notwendig sei, dass die deutschen Truppen die besetzten Gebiete Polens räumen. 540. 20 Uhr und 50 Minuten. Botschafter Attolico überbrachte dem Reichsaußenminister die Nachricht, dass die Engländer nicht bereit wären, aufgrund des italienischen Vermittlungsvorschlages in Verhandlungen einzutreten. Sie fordern vor Beginn der Verhandlungen die sofortige Zurückziehung aller deutschen Truppen aus den besetzten polnischen Gebieten und aus Danzig. Mussolini würde jetzt seinen Vermittlungsvorschlag als nicht mehr bestehend erachten. Adab 7S437, Stern 21 Uhr und 50 Minuten. Die Ministerpräsidenten Cambellain und Daladier führen ein Telefongespräch über Ultimatum und Kriegserklärung an Deutschland. DB Nummer 156, Stern. Anatole de Moncy beschreibt in seinem Tagebuch einen Versuch, Barnett zu beeinflussen. Gegen 22 Uhr und 0 Minuten beim Weggehen bestürme ich Barnett, sich über das englische Non possumus hinwegzusetzen. Den Rückzug der deutschen Truppen aus Polen zu verlangen, ist eine unhaltbare Anmaßung, welche der Außenminister als eine solche habe betonen können. Zwischen diesem tatsächlichen Rückzug der Truppen und der Hinnahme der vollzogenen Tatsache der Invasion könnte man eine dritte Lösung zulassen, einen symbolischen Rückzug, ein Zurückgehen um einige Kilometer mit zeitweiligem Stillstand auf festgelegte Positionen. Es ist abgemacht, dass ich heute Abend beim Diner mit Gariglia, dem italienischen Botschafter in Paris, über dieses Thema in ehrenvoller Form sondieren werde. Wir finden uns von neuem um den befreundeten Tisch Pietri, Mistle und Gariglia. Meine Anregung gefällt ihm vollkommen, doch wendet er ein, dass die Weigerung der Engländer eine unentwirrbare Situation schaffe, denn die Konferenz hat nur Wert, wenn England dazu kommt. Ich telefoniere Barnett gegen 11 Uhr und 30 Minuten an, um ihm Bericht zu geben. Er hält mich für zu optimistisch, da ich mir noch immer einige Chancen für Verhandlungen vorbehalte. Sie wird glücken, wenn Sie eine kräftige Sprache in London führen. 1, de Moncy, S157, Stern 22 Uhr und 0 Minuten. Botschafter Corbyn begab sich zu Lord Halifax, der ihn zusammen mit dem Premierminister empfing. Nachdem er meine Mitteilung angehört hatte, beschrieb mir Neville Chamberlain, der recht von Sorgen geplagt aussah, die unruhige Sitzung, die sich gerade in Westminster abgespielt hatte. Die böse Stimmung der Abgeordneten 541 2. September 1939 hatte sich zunächst gegen Frankreich gekehrt, das man im Geheimen anklagt, sich aus der Affäre ziehen zu wollen. Schließlich fühlte man sich aber im Kabinett von der Verantwortung für die Ehren Englands gepackt, die in Gefahr kam, durch das französische Zögern bloßgestellt zu werden. Vom italienischen Angebot wollte niemand etwas hören. Man sah dieses als eine Falle an, die den Vormarsch der deutschen Armee zu begünstigen bestimmt war. Bei dieser Sachlage bedauerte der Premierminister, sich dem französischen Vorschlag nicht anschließen zu können. Die Volksstimmung ist bisher in England vollkommen einig, aber die umlaufenden Gerüchte, das Zögern, das man für Unentschlossenheit nimmt, werfen das Land völlig durcheinander. Außerdem beklagt sich die Admiralität, dass die Fristen sie daran hindern, gewisse Verteidigungsmaßnahmen zu treffen. Die Deutschen haben den Vorteil davon, indem sie ihre Unterseeboote in den Atlantik hinausschicken und Minen in der Nordsee legen. Dieser Zustand kann sich ohne schwere Unzuträglichkeiten nicht länger hinausziehen, weil die öffentliche Meinung unmittelbar Frankreich dafür verantwortlich machen wird. Ich widersprach dieser Auslegung sofort. Ich erinnerte daran, welchen glänzenden Beweis für die Übereinstimmung der Ansichten und Entschließungen die französische Kammer gegeben hatte. Die Botschaft des Staatschefs, die Reden des Kammer- und des Ministerpräsidenten könnten keinen Zweifel an der Bereitschaft Frankreichs lassen. Die noch am gleichen Morgen begonnene Mobilmachung wickelte sich in vollkommener Disziplin und Ordnung ab. Es sei wesentlich, ihr einen ruhigen Fortgang zu geben, ohne vom Feinde angegriffen zu werden. Doch der Premierminister erklärte sich nicht für befriedigt. Er drückte den Wunsch aus, mit dem Ministerpräsidenten selbst zu sprechen, um ihm die Schwierigkeiten seiner eigenen Lage nahezubringen. Lord Halifax wollte sich infolgedessen ebenfalls persönlich an seinen französischen Kollegen wenden. Mit Daladier verbunden, entwickelte Neville Chamberlain die Gründe, die nach seiner Ansicht eine sofortige Lösung verlangten. Er wies auf den Vormarsch der deutschen Armeen in Polen und auf die Gefahr hin, dass die polnischen Hauptwiderstandslinien eingedrückt werden könnten, wenn Warschau nicht gleich merke, dass wir ihm zu Hilfe kämen. Unser Ministerpräsident stellte sich seinerseits auf den Boden der diplomatischen und technischen Erwägungen, die unsere Haltung diktierten, und er berief sich vornehmlich auf die Auffassung unseres Generalstabes. Es würde unmöglich sein, fügte er hinzu, die Entschließung des Kabinetts zu ändern, es sei denn, dass die englische Bombenluftwaffe uns zugleich dabei helfe, die im Zuge befindliche Operation zu schützen. Lord Halifax besprach sich dann telefonisch mit Euer Exzellenz. Er fürchtete für die moralischen Kräfte des Landes, wenn man es nicht gleich so führe, wie es möchte. Endlich erklärte er, dass er nur eine Lösung sehen könne, nämlich dass unsere Botschafter in Berlin getrennt vorgingen, Sir Neville Henderson werde seinen Schritt sofort tun, und Colundre dann einige Stunden später. Euer Exzellenz erhoben Bedenken gegen dieses getrennte Vorgehen und baten den Staatssekretär eindringlich, die Frage noch einmal zu überprüfen. 542 2. September 1939 Die Unterhaltungen hatten an 3 Stunden gedauert. Aus den Gesprächen ging hervor, dass die auf beiden Seiten vertretenen Auffassungen fühlbar auseinanderklafften. Man zieht die englische Regierung, die ihr Parlament 24 Stunden vor uns zu fassen bekommen hatte, in den politischen Kreisen der Langsamkeit, des Zögerns und der schuldhaften Vernachlässigung ihrer Pflichten gegenüber dem Angriff des Reiches. Viele Abgeordnete, die noch unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse standen, unterstellten dem Premierminister trotz der Festigkeit seiner Erklärungen, dass er sich zu obskuren Winkelzügen hergebe. Durch die öffentliche Meinung und durch die Kammer bestimmt, hielt sich das Kabinett also für verpflichtet, eine Entscheidung zu treffen und sie in einigen Stunden zu verwirklichen. Man muss daran festhalten, dass das italienische Angebot in der englischen Betrachtung der Dinge nur einen ganz geringen Raum einnahm. Ganz offensichtlich machte sich die englische Regierung die im englischen Volk allgemein verbreitete Ansicht zu eigen, der Vorschlag diene den deutschen Interessen nur zu gut, um nicht verdächtig zu sein. Die englischen Minister kämpften auch nicht mehr, um uns zu überzeugen, sie beharrten vielmehr nur deshalb auf ihrem Standpunkt, um ihre eigene Position zu verteidigen. Das ließen sie in der anschließenden Erörterung, an der Sir John Simon teilnahm, sehr wohl durchblicken. Simon nahm mich besonders beiseite, um mir vertraulich mitzuteilen, dass Neville Chamberlain in den Wandelgängen lebhaft angegriffen worden sei, weil er sich nicht habe klarer ausdrücken wollen. Wenn er am anderen Tage dieselbe Sprache führen sollte, würde er unfehlbar gestürzt werden. Ich wies natürlich auf die bedauerliche Wirkung hin, welche das getrennte Vorgehen unserer Vertreter in Berlin hervorrufen müsse. Einmal gegenüber unserer öffentlichen Meinung und sodann gegenüber dem Auslande, das an abweichende Auffassungen gerade in einem Moment glauben werde, wo es von höchster Bedeutung war, uns solidarisch zu zeigen. Aber der Premierminister und seine Kollegen dachten nur an den Sturm, der sich am anderen Tage im Unterhaus entfesseln werde, wenn sie nicht in der Lage seien, zu erklären, dass England zugleich auf die deutsche Angriffshandlung so geantwortet habe, wie es sich verpflichtet hatte. Gleichwohl entschied sich der Minister, um den französischen Gründen Rechnung zu tragen, eine Ausschusssitzung des Kabinetts ANZU beraumen, deren Ergebnisse er mir alsbald mitteilen werde. In der Botschaft, wohin ich für einige Minuten zurückkehrte, konnte ich das Echo der Erregung bemerken, das die englischen Parlamentskreise bewegte. Abgeordnete und Journalisten bestürmten die Botschaft mit Fragen. Ich musste endlich gegenüber einigen Fragestellern deutlich werden, indem ich sie aufforderte, doch die englischen Leistungen, die sich im Wesentlichen in den Fabriken vollzogen, mit der großen nationalen Kraftanstrengung zu vergleichen, die in Frankreich 6 Millionen Männer unter Waffen stellte. Einer der hitzigsten Leute war Winston 543, 2. September 1939 Churchill, dessen Temperamentsausbrüche das Telefon erbeben ließen. Er erinnerte mich daran, dass er immer für die französisch-englische Allianz gekämpft habe, und fügt hinzu, dies sei vielleicht die letzte Gelegenheit, wo Frankreich und England berufen seien, ihre Kräfte zu vereinigen, um die deutsche Vorherrschaft zu brechen. Wenn sie sich in diesen schwerwiegenden Augenblicken getrennt sehen, würde England sich auf seiner Insel einschließen und, auf sich selbst gestellt, verteidigen, aber es würde dann nichts mehr von den europäischen Dingen wissen wollen. Ich beschwichtigte ihn endlich, und er versprach mir, alle Anstrengungen zu machen, um die Entwicklung der militärischen Kraft seines Landes auf das höchst an Außenminister Barnett. Und Churchill bekennt offen, Maß zu steigern, das schilderte Botschafter Corbyn am 7.9.1939 in seinem geheimen Bericht, aus René Moulin, der Mord am Frieden, S58 FF. Churchill I, S85, alle in letzter Minute unternommenen Versuche Mussolinis, seine Rolle von München zu wiederholen, wurden abgelehnt. Das wahre Ende des italienischen Vermittlungsversuches am 2. September wollte Mussolini die am 31. August eingeleitete Vermittlungsaktion zum erfolgreichen Abschluss bringen. Um 10 Uhr ließ er in Berlin durch Botschafter Attolico eine Mitteilung überreichen, dass er die Möglichkeit habe, von Frankreich, England und Polen eine Konferenz annehmen zu lassen. Um 12 Uhr und 20 Minuten gab der Reichsaußenminister Botschafter Attolico eine vorläufige Antwort Hitlers, die nicht ablehnend war, aber die vorherige Klärung zweier Fragen als notwendige Voraussetzung bezeichnete. Um 14 Uhr empfing Außenminister Graf Charneux den französischen Botschafter Francois Bonset und den britischen Sir Percy Lorraine, um ihnen den Konferenzvorschlag zu unterbreiten. Graf Charneux rief in Gegenwart der beiden Botschafter gegen 14.30 Uhr Außenminister Halifax an und klärte ihn über Einzelheiten des Vorschlags auf. DB Nummer 151, kurz vorher hatte er dem französischen Außenminister Barnett die gleiche Mitteilung gemacht. Lord Halifax hatte gleich gesagt, dass vor der Einberufung der Konferenz der Schritt der sein müsse, dass die deutschen Truppen aus Polen zurückgezogen erste würden. Das sei zwar nur seine persönliche Meinung, doch fühle er, dass es auch die des britischen Kabinetts sein werde. Um 14 bis 30 Uhr rief der französische Botschafter Corbyn aus London an und sagte Außenminister Barnett, dass die britische Regierung auf dem Standpunkt stünde, dass Verhandlungen so lange nicht aufgenommen werden könnten, bis das polnische 544 2. September 1939 Gebiet von den deutschen Truppen geräumt worden sei. Zu dem Zeitpunkt gegen Mittag, da Corbyn diese Auskunft von der britischen Regierung erhielt, hatte diese noch keine Kenntnis von Mussolinis neuem Vorschlag. Von diesen beiden Mitteilungen aus Rom und London war offenbar Ministerpräsident Daladier inspiriert, als er um 15 Uhr in der Kammer aus der Erklärung der französischen Regierung folgenden Satz vorlas: Wenn der Kampf aufhören sollte, wenn der Angreifer sich auf seine Grenze zurückzöge, wenn noch eine freie Verhandlung eingeleitet werden könnte, glauben Sie mir, meine Herren, die französische Regierung würde keine Anstrengung scheuen, um wenn möglich heute noch zum Erfolg einer solchen im Interesse des Weltfriedens beizutragen. Dazu schreibt der französische Botschafter Noel, DB Nummer 152, infolge der wachsenden Schwierigkeiten der Verbindungen erlangte man erst 2. September um 15 Uhr durch mein Telegramm am Quai d'Orsay Kenntnis von der polnischen Antwort. Zur gleichen Stunde und ohne noch zu wissen, was Beck dem französischen Botschafter geantwortet hatte, erklärte die Regierung unzweideutig im Senat und in, dass eine Verhandlung nur beginnen könnte, wenn der Kampf der Kammer eingestellt würde und der Angreifer sich zunächst auf seine Grenzen zurückziehen würde. Diese Hypothese war natürlich ausgeschlossen. Die am Nachmittag von der französischen Regierung vor den Kammern, von den englischen Staatsmännern vor den beiden Häusern abgegebenen Erklärungen, wonach jede Verhandlung von der vorherigen Räumung des polnischen Gebiets durch die deutschen Truppen abhängig gemacht wurde, schlossen jede Möglichkeit einer, Noel, S443, 449, Verständigung aus. Auch Botschafter Colundre bestätigt, am späten Nachmittag ließ Graf Charneux Francois Bonset wissen, Mussolini glaube nicht, seinen Vorschlag weiter verfolgen zu sollen, nachdem er von den Bedingungen der britischen Regierung und von der Erklärung Daladiers im französischen Parlament Kenntnis erhalten habe, Colundre, S455, der Leser traut daher seinen Augen nicht, wenn er in dem Protokoll über das Telefongespräch, das um 16 Uhr Lord Halifax mit Außenminister Barnett führte, lesen kann, dass Lord Halifax zu Barnett gesagt habe, das erste wesentliche Erfordernis müsste die Zurückziehung der deutschen Truppen aus polnischem Gebiet sein. Dazu bemerkte Barnett, dass es wahrscheinlich wahr sei, dass Hitler die Bedingung des Rückzuges nicht annehmen könne, obwohl dies offensichtlich wünschenswert sei. Aus der Tatsache, dass die Gesprächspartner sich am Schluss dahingehend einigten, dass noch über 3 Punkte Übereinstimmung der beiden Regierungen herbeigeführt werden müsste, geht hervor, dass Barnett Lord Halifax im Unklaren darüber ließ, dass sich Frankreich schon bezüglich der Rückzugsforderung festgelegt hatte. DB Nummer 153, 545, 2. September 1939 um 17 Uhr. Sir Cadogan mit Außenminister. Auch bei dem Telefongespräch, das Barnett führte, wurde die Rückzugsforderung als noch zu klärende Frage erörtert. Das französische Kabinett, im Begriff zu überlegen, ob es die Zurückziehung deutscher Truppen als eine notwendige Bedingung seiner Zustimmung zu einer Konferenz betrachte. Auch dieses Mal wurden die Briten nicht darüber aufgeklärt, dass Frankreich schon um 15 Uhr die Rückzugsbedingung öffentlich gestellt hatte. DB Nummer 154, um 17 Uhr und 30 Minuten telefonierte Botschafter Phipps an Lord Halifax, dass er in der Kammer die Erklärung der Regierung angehört habe und dass diese sehr fest gewesen sei. Auch der Botschafter erwähnt die Frage der Rückzugsbedingung nicht. Um 18 Uhr führt Lord Halifax nochmals ein Gespräch mit Botschafter Phipps, aus dem sich ergibt, dass bezüglich der Rückzugsbedingung noch keine Klarheit besteht, jedoch über die Frage selbst nicht mehr diskutiert wird. Um 18 Uhr und 38 Minuten rief Lord Halifax den Grafen Charnel an und teilte ihm mit, dass der Rückzug der deutschen Truppen für die britische Regierung eine wesentliche Bedingung einer Konferenz sei. Auch Danzig müsse zurückkehren zum Status quo, wie er vor 2 Tagen gewesen sei. Über die französische Haltung zu dieser Frage wurde nicht gesprochen. Charnel erklärte wiederum, dass die Bedingung des Rückzugs den ganzen Plan für Hitler unmöglich machen würde. DB Nummer 155, um 19 Uhr begann der französische Ministerrat. Nach Barnetts Bericht, 299, drehte sich die Debatte nur um den einen Punkt, die Frage, wann das Ultimatum an die deutsche Regierung gestellt werden sollte. Die Frage der Rückzugsbedingung war für die französische Regierung klar und wurde daher gar nicht mehr erörtert. Nach der Sitzung telefonierte Barnett um 20 Uhr und 30 Minuten nach dem FGB, S455 um 21 Uhr an Graf Charnel, dass die französische Regierung mit der britischen der Ansicht sei, dass die Konferenz nicht unter der Herrschaft der Gewalt eröffnet werden dürfe, und dass es, damit das Ziel erreicht werden könne, notwendig sei, dass die deutschen Truppen die besetzten Gebiete Polens räumten. Es hätte dieses Telefongespräches gar nicht mehr bedürft, denn aus einem Bericht Francois Bonsets ergibt sich, dass ihn Graf Charnel schon um 19.20 Uhr angerufen und gesagt hatte, dass Lord Halifax die italienische Anregung unter der Bediengang annehme, dass die deutschen Truppen sich auf die Reichsgrenze zurückzögen. Graf Charnel erklärte mir, er erachte es als unmöglich, eine derartige Forderung an Deutschland zu stellen. In seiner Rede im Abgeordnetenhaus gab Herr Daladier zu verstehen, dass die französische Regierung dieselbe Haltung wie die britische Regierung einnehme. Daraus erschien sich zu ergeben, dass die italienische Anregung nicht weiter verfolgt werden konnte. Graf Charnel teilte mir mit, er habe infolgedessen an Herrn Attolico telegrafiert, dass unter diesen Umständen Herr Mussolini glaube, seine Anregung nicht weiter verfolgen zu sollen, FGB Nummer 363, 546, 2. September 1939. Aus vorstehenden Tatsachen ergibt sich der absurde Tatbestand, dass der Ministerpräsident Frankreichs um 15 Uhr vor der Weltöffentlichkeit eine außenpolitische Erklärung abgibt, in der zu einer hochwichtigen Frage abschließend eine Stellung eingenommen wird, die völlig im Gegensatz zu jener steht, die der Außenminister des gleichen Landes noch 3 Stunden lang einnimmt. Vor allem steht aber fest, dass die italienische Regierung durch ihren Botschafter in Paris über die französische Regierungserklärung schon orientiert war, als Lord Halifax um 18.38 Uhr mit Charnel telefonierte. Auf das ganze Hin und Her, das an diesem Tage in den Verhandlungen zwischen Frankreich und England die Hauptrolle spielte, nämlich die Vereinbarung gemeinsamer Fristen für die an Deutschland zu stellenden Ultimaten und anschließenden Kriegserklärungen, brauche ich überhaupt nicht einzugehen, weil es nicht im geringsten der Erhaltung des Friedens diente, sondern nur der Erzielung taktischer Vorteile für die bevorstehende Kriegsführung. Aber wir wollen dem Historiker Hogan folgen, um zu sehen, mit welchen Behauptungen und Argumenten er uns eine absolute friedenswillige französische Regierung vorführen will. Auf Seite 771, in diesem Sinne hatte Charnel am 2. September, vormittags 10 Uhr eine höchst bedeutsame Geheimbotschaft an Deutschland abgesandt. Sie enthielt die wichtige Enthüllung, dass die französischen Führer dringend um eine italienische Aktion mit dem Ziel einer diplomatischen Konferenz gebeten hätten. Diese Behauptung ist nicht nur in sich unzutreffend, sondern findet auch im Wortlaut der italienischen Niederschrift keine Stütze. In diesem Zusammenhang ist interessant, was Botschafter Lorrain am Nachmittag des 2. September an Lord Halifax telegrafierte: Der französische Botschafter hat mir mitgeteilt, er glaube, Graf Charnel stehe unter dem Eindruck, die französische Regierung sei mehr bereit und geneigt, Mussolinis Konferenzvorschlag anzunehmen als die Regierung seiner Majestät. Wenn, wie ich vermute, dieser Eindruck falsch ist, so wäre ich froh, wenn Sie Ihren Einfluss ausüben würden, ihn aus Graf Charnels Kopf zu entfernen. DBFP 7 Nummer 722, auf Seite 774, die Hauptrede in der Kammer hielt Ministerpräsident Daladier und im Senat Vizepräsident Schautemps. Beide Männer sprachen sehr maßvoll und traten für eine friedliche Lösung der europäischen Krise ein. Die Männer hielten keine Reden, sondern verlasen eine offizielle Erklärung der französischen Regierung. Ob diese maßvoll und friedliebend war, möge der Leser entscheiden. Ich glaube jedenfalls nicht, dass die zahlreichen Falschbehauptungen und Entstellungen dazu beitragen konnten, den Abgeordneten eine Entscheidung zu ermöglichen, die eine Kriegserklärung ausschloss. DB Nummer 152, 547, 2. September 1939 auf Seite 777. Der französische Außenminister weigerte sich, einzusehen, dass die Zurücknahme der deutschen Truppen aus Polen die unerlässliche Voraussetzung für eine Konferenz sein müsse. Er hatte gewarnt, er werde diese Frage im Kabinett vorlegen. Diese Behauptung stimmt nicht, denn Barnett hatte in dem fraglichen Telefongespräch DB Nummer 154 überhaupt keine eigene Stellungnahme zu dieser Frage abgegeben.